Waffle Davis. Warte, ich muss mir etwas Cola holen, sonst halte ich das nicht mehr aus. Pfui Deivel ist ja ein geiler Einstieg, oder? Ja, Pfui Deivel ist das Guten ekelhaft. Guten Abend, liebe Hörer. Die Gerichteküche ist beim Gérard in der Clash-Frequenz. Pfui Deivel. Pfui Deivel. Nee, ich Was muss mir auf jeden Fall... Außer Bier? Was hast du da zu trinken? Ich habe mir Captain Morgan mit Cola gegönnt. Habe aber gerade festgestellt, mein Cola geht der Neige zu und das schmeckt mir zu wenig Cola nicht. Aber ich habe gesehen, du hast zu viel Cola drin, ne? Nee, ich habe zu wenig Cola drin. Ich habe gerade nur Cola drin, damit die Färbung hinkommt, aber das schmeckt halt nicht. Also wer mich als Gerichteküche verfolgt, der hat über Telegram ein bisschen was mitgekriegt, denn es gab gerade lecker brasilianisches Entrecot. Habe ich so ein bisschen Fotos geschickt. Und dazu habe ich jetzt ein Fässchen aufgemacht und mich zum Girard gesellt. Girard lacht schon wieder, wenn er Entrecot und Fleisch hört. Ja. Ja, also das Fleisch ist, ich kann es dir ganz genau sagen, seit dem 9. März ist dieses Fleisch gereift. Und ey, Hammer. Hammergeil. Ehrlich? Je länger das reif wird, das besser? Ja. Läuft das nicht ab? Ich kenne mich damit halt gar nicht aus. Naja, also pass auf, meine Rindfleischorgie begann eigentlich vor 2 Jahren. Der Palk, leider ist er nicht da, der kann eigentlich ein Lied von singen, dass wenn ich Fleisch gemacht habe, Schuhsohle. Kennst du Schuhsohle? So richtig schön, ja, Gummi, kenn ich. Rind? Kriegst du in jedem zweiten Restaurant bei uns in der Ecke. Und ich immer stolz wie Bolle, ich hab Rind. Und ja, im Endeffekt, das hat echt scheiße geschmeckt, ne? Das war gutes Rind, aber halt Gummi. Abbeißen konntest du gar nicht, du brauchtest ein Steakmesser, was schön scharf war. Ne? Ich dachte immer, dafür sind Steakmesser. Dabei brauchst du eigentlich gar nicht so ein Ding. Und so ein Buttermesser reicht eigentlich aus. Heute habe ich das rausgekriegt, also bis heute, so von der Zeit her. Mein Entrecot heute war ungefähr eine Stunde im Smoker. Bei, naja, lass es 90 Grad gewesen sein. Okay, blutet das noch, wenn du das anschneidest? Girard, Fleisch blutet nicht. Ist das denn auch blutig von drin? Warum blutet Nein, das ist nicht? Kein Blut, ist Fleisch. Warum kann ich mir dann blutiges Fleisch bestellen? Das ist Fleischsaft. Es ist kein Blut. Ja, okay, aber das ist noch so ein bisschen roh von innen, es sagen wir so. Es kommt rausgelaufen, genau. Und so heute habe, also meine Frau mag das ganz durch und ich mag das noch halt, dass es rausläuft. Okay, meine Frau mag das noch, wenn das ganze Fleisch läuft am besten. Ja, genau. Das ist Englisch und Englisch ist geil, ne? Boah, nee. Nee, absolut nicht. Ja, und ich sag mal so, im Laufe der 2 Jahre habe ich jetzt rausgekriegt, wie funktioniert das richtig mit dem Fleisch, mit dem Rind? Und funktioniert gut. Am besten einmal richtig das Rind anbrennen. Sprich, du hast so 400 Grad so an der Kohle, legst das rauf, das wird immer schwarz von den Rillen, ne, vom Grill. Hm. Drehst das nochmal um 1 Minute und danach legst du das ungefähr, naja, ich sag mal, ein gutes 20 Minuten bis Stündchen. Legst du das in wenig Temperatur rein, dann hast du ein butterzartes Steak. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich gehe bei dir mal in den Koch- oder beziehungsweise Grillkurs, weil was du da teilweise ja zauber so von den Fotos her wirklich schon sehr schmackhaft aussieht. Das ist halt, beim Grillen, ganz ehrlich, das interessiert mich also persönlich nicht. Ich mag zwar dieses Grillen, aber im Endeffekt kommt das Würstchen da drauf und wenn das so einigermaßen gut aussieht, fertig. Ich habe mich da nie wirklich mit beschäftigt, wie man das noch geiler hinkriegt. Anschneiden und schon ist das Würstchen geiler. Und ein Bier dazu. Ja, und ein Bier dazu, genau. Aber nicht über das Würstchen, löscht du da mit Bier ab. Es gibt ja auch viele, die das Fleisch quasi mal mit Bier beträufeln während des Grillens. Das haben wir früher gemacht und ich glaube, das ist aber bloß ein Mythos, weil wenn du Bier auf Grillkohle gießt, das gibt so einen richtig geilen Geruch und du weißt, du grillst. Okay, mir ist das Bier dafür immer zu schade. Genau, und das ist eigentlich völliger Schwachsinn, du kannst Wasser nehmen. Hauptsache, du kriegst die Temperatur ein bisschen runter. Das sieht aber nicht so cool aus. Und es riecht nicht so gut wie Bier. Also Bier auf Hitze hat einen super geilen Geruch. Also wir haben jetzt definitiv, also ich muss meine Frau noch überreden, ich habe persönlich meinen Grill gefunden. Ich habe ja eine lange Diskussion gehabt, ob Gas, ob Holzkohle. Ne? Oder ich hätte gerne so ein Zwitter-Ding, also so ein Mischmasch, so die eine Hälfte da und die andere Hälfte halt Holzkohle und die andere Hälfte Gas im Endeffekt. Ich habe jetzt einen gefunden, der verbindet sogar den Smoker mit dran. Mit allem drum und dran. Ist wirklich ein Riesenvieh. Sah auch, ich habe den, muss ich gucken, ob ich den Link nochmal so finde, ich habe den bei Plus, habe ich den damals gefunden, hat mir, ich weiß gar nicht wer, irgendein Hörer vom Rating oder vom Blablabla Podcast hat mir den mal als Link geschickt. Den fand ich wirklich toll, der kostete 500 Euro. Voll, aber der war so vier in einem, ne? Der hatte halt quasi eine große Gasgrillfläche, eine große Holzkohlegrillfläche, den Smoker dran und an der anderen Seite noch so einen so Ultra, keine Ahnung, so eine Garplatte irgendwas, wo du warm halten kannst. Hat der noch mit dran, aber nicht als Gas, sondern als machen kannst. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich schon mega genial, muss ich ganz ehrlich sagen. So, der Grill hat mir irgendwie angetan. Aber warum willst du Kohle und Gas? Eigentlich stehe ich beim Grillen mehr auf Kohle, weil das ist halt so dieses typische Grillen für mich irgendwo, ne? Warten, bis die Kohle durch ist, das schöne Bierchen bei trinken, ne? Aber ich habe eher manchmal so das Gefühl, so, wenn ich jetzt hier sitze und ich grill für, wenn meine Tochter halt nicht da ist, wir grillen halt nur für drei Personen und viel essen wir dann eigentlich auch nicht, ne? Lasset mich mal ein Würstchen oder zwei sein und meine Frau ein Kotelett und Steak oder sonst irgendwas. Und ob sich dafür der Aufwand lohnt, da, keine Ahnung, eine ganze Holzkohle da reinzuschüppeln, die im Endeffekt ja eigentlich überdimensioniert ist für das, wofür ich es eigentlich brauche. Ne, weiß ich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, Gerard. Ne? Du machst die halbe Tüte rein, hast wieder so viel Hitze, dass keiner brauchen kann, ne? Ja, ich habe Grillen nie anders gemacht. Ja, du musst das ein bisschen anders portionieren, denn wenn du weißt, ihr seid bloß drei Mann und machst zwei Steaks und drei Würste, dann machst du bloß wenig rein. Aber da das kommt die halbe wieder, Tüte rein. Genau. Das ist wieder dieser Geduldsfaktor. Das ist wieder mein, wie soll ich das sagen? Da ich ein Faible für. Grillen muss Geduld haben. Also mich kannst du drei Stunden draußen am Grill sehen. Wenn eine Frau fragt immer, ah, wann ist das? Ja, hat Zeit, Baby. So sage ich das nicht, so denke ich das, ne? Ja, bei uns muss ich das ganz, hört sich das doof an, aber ich mag grillen, aber im Endeffekt grille ich nicht, das macht meine Frau. Na okay, und du willst eigentlich die Gaspuddel im Endeffekt aufdrehen, wenn ihr wenig seid und ja, schnell machen, fertig. Und genau. Hast du dann, sind da Steine drin oder was für eine Flamme hast du denn? Wir haben ja noch keinen Gas, wir haben ja noch keinen Gasgrill. Ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich was ausmacht. Ich habe mal irgendwo gehört, dass das mit diesen Lavasteinen wohl noch besser sein soll. Für mich hat momentan halt Gasgrill immer noch so dieses typische, das ist halt ein anderer Geschmack, wie das, wenn du über Holzkohle machst. Ja, mit Lavasteinen eigentlich kriegst du diesen Grill-Briketts-Effekt. Du hast eine schöne, angenehme Hitze auf eine große Fläche. Mhm. Weißt du, und bist nicht abhängig von diesen Gasflammen. Okay. Kann ich denn in jedem, weißt du denn, kann ich denn wirklich in jedem Gasgrill auch diese Lavasteine reintun? Weil die sind ja beim Kauf nicht dabei, aber kann ich da wirklich bei jedem machen? Da möchte ich die Hand nicht ins Feuer legen, aber ich würde denken, ja. Kann's, wenn sie nicht durchfallen. Ich glaube, der muss auch so geeignet sein von der Beschaffenheit, dass diese Flamme ist ja in der Regel, ist es so eine Spirale, ne? Beziehungsweise so eine große Acht oder sowas. Es muss so beschaffen sein, dass die da in Ruhe liegen und dass die Flamme trotzdem überall brennen kann. Okay. Aber da will ich nicht, weil ich bin überhaupt gar kein Gasgriller. Ich habe mich da auch noch nie wirklich beschäftigt. Für mich war das wirklich nur so, wenn es mal schnell gehen soll, ne? Und dann, okay, nehme ich halt das Gasteil, ne? So ungefähr. Im Endeffekt, ich habe da nämlich auch ganz ehrlich, Grillen, klar, aber für mich ist das Grillen wirklich so ein Ruhe, sein Bierchen aufmachen, die Holzkohle kann auch schön durchglühen, das ist mir relativ egal, weil ich stehe ja nicht davor. Ich mag das auch nicht so wirklich, ne? Ich mag zwar nachher das gegrillte Essen, aber ich habe da einfach keinen Nerv für, mich da um das Fleisch zu kümmern, während das auf dem Grill drauf ist. Ich hatte jetzt nur irgendwo so den Hintergedanken, dass man mit dem Gasgrill, je nachdem, was man für Sachen macht, sag ich mal, dass man mit dem Gasgrill doch besser die Temperatur regulieren kann, wie mit Holzkohle. Weil ich sehe das bei meinem Nachbarn, wenn der den Smoker anschmeißt und der muss da wirklich auf Temperatur achten, was da für den für ein Heckmeck ist, was der da wirklich mit am Kämpfen ist. Weil gerade so gewisse Sachen, wenn du jetzt Pulled Pork machst, das darf nicht zu warm, das darf nicht zu kalt, das muss nur eine gewisse Temperaturzone halt, muss es halten können. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da mit dem Gasgrill doch eigentlich besser irgendwie handeln könnte, oder? Das Ganze. Nee, also wieso hat der da auf dem Heckmeck? Ja, da kommt es auch dran, was du für Kohle nimmst. Ja, kommt auch noch. Also, ja, aber im Endeffekt ist doch kein Unterschied, ob nur Kohle glüht und Hitze macht oder eine Flamme, oder? Ja, aber kann ich das Gas da nicht einfach? Ja, aber ich habe das sowieso beim Herd. Keine Ahnung, also kann ich auf 1, auf 2, auf 3 drehen und so wärmer wird das Ding halt irgendwo. Denke ich mir jetzt so. Ich habe halt noch nie mit Gas gegrillt, ich kenne mich damit gar nicht aus. Aber so habe ich das Gefühl, wie bei so der Herdplatte halt. Ne? So auf Stufe 1, 2 oder 3. Ja, das stimmt, aber von der Sache her, im Endeffekt wird es doch immer irgendwann genauso warm, ob du nur auf 1, 2 oder 3 machst beim Gas. Flamme ist Flamme in einem geschlossenen Raum. Bei der Kohle doch genauso, oder? Also ich sehe da immer keinen Unterschied. Okay, ja, das kann natürlich auch. Wissen, wie du diese Flamme regulierst. Also von meinem Smoker jetzt, wenn ich meinen Schornstein zudrehe, oben von der Lokomotive, also ich mache oben zu, wird es ja kälter. Da stehen immer da, wieso wird das kälter? Das ist doch kein Zimmer, es kommt kein Zug mehr. Es ist kein Zug mehr, es ist kein Sauerstoff mehr, der unten nachkommt, es wird kälter. Ja, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass dann oft das Ding denken, jetzt kommt kalte Luft von unten rein, da kannst du vergessen, jetzt kommt von unten richtig der Zug, der Zunder, wie in der Schmiederei, und jetzt kriegst du erstmal richtig Hitze. Okay. Und wenn du oben zudrehst, beim Smoker musst du vielleicht deinem Nachbarn mal sagen, mach mal die Lokomotive oben, mach mal einen Schornstein zu und schluss den kalt. Ja, der macht das, der hat sich ja damals einen Smoker selber gebaut und ist jetzt umgeschwungen auf einen Weber-Kugelgrill. Und damit lässt sich die Temperatur doch besser regulieren wie mit dem selbstgebauten Smoker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wahrscheinlich, weil er eine Anleitung hatte. Ja, wahrscheinlich. Das System wird dasselbe sein, aber mit Anleitung lässt sich es einfacher regeln, ne? Ja. Ich weiß, er hatte da viele Probleme mit dem, die Temperaturen zu halten über Nacht auch gerade wenn du Pulled Pork machst, weil du nur gewisse wirklich eine Zeit drauf liegen bleibt, ne? Da hatte er wirklich Probleme, die Temperatur mitzuhalten mit dem Smoker. Da saß er den ganzen Abend mit Decke vor diesem Smoker und hat nur den Thermometer begutachtet. Ja, ist doch. Also Pulled Pork war ja meine letzte Panne, ne? In meiner letzten Folge. Ist aus Versehen passiert, ist geil geworden. Ich kann es jetzt, ohne dass ich viel Zeit brauche. Aber ja, heute halt Enrico. Und für alle, die Bock haben, habe ich ein Rezept für Spare Ribs. Oh, das ist ganz gut. Aber Cash-Frequenz. Shira, was macht denn der Cash? Kommen wir mal zum Thema. Ich gehe mal kurz Cola holen. Ich war immer noch nicht. Du hast mich jetzt so abgelenkt. Naja. Björn, übernimm mal. Kommentare habt ihr ja nicht mehr, ne? Kommentare haben wir nicht mehr. Wir haben noch einen unfreigeschalteten von letzter Folge. Kommentar Ende. Der hat uns zwar vorgelesen, aber der ist, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Doch, ist er schon. Ist er schon? Okay. Ey, ja, Björn, ich kann man wohl noch gut verstehen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hat sich auch nichts zu gestern Abend verändert. Björn, Holzkohle, Gas oder Elektro? Also ich habe hier einen Holzkohlegrill stehen, aber ich sag mal so, gegen Gas habe ich auch nichts einzuwenden. Nee, habe ich auch nicht, also gegen nicht. Vor allem, aber es geht Kohle wesentlich Kohle, schneller als mit Kohle, ne? Ja, das stimmt, also da kannst du auch, es kann jemand kommen, anmachen, zack, essen, ne? Also nach Stunden ist alles durch. Eben. Ja, aber ich sag mal so, zum Grillen gehört eigentlich die Kohle dazu, ne? Ich habe Feuer gemacht. Genau, und vor allem der rauchige Geschmack, ne? Markus, Chili, Mann. Hier anwesend. Kohle, Elektro oder Gas? Natürlich nur Kohle. So, tiefere Frage. Flüssiger Anzünder oder Würfel? Würfel. Ja. Meinst du, neben Eierpappen, die kann ich nicht nehmen, weil wir so viele Eier hier haben? Ja. So, wo bleibt der Girard? Also da nehme ich auch zum Anzünden Würfel und dann haben wir hier diese Anzündkamine. Genau, diese runden Dinger mit dem Griff dran, ne? Genau. Ja, die sind super, wenn man schnell grillen will. Ich fülle den Smoker eigentlich nur auf, mache 2 Würfel rein und dann kommt Geduld. Also gern 3-4 Stunden bei mir. Ja, nee, also das, wenn du, musst du schon zügig gehen. So, und Girard ist jetzt erstmal Getränke direkt nachholen. So. Das glaube ich nicht nur nachholen, das ist auch Getränke wegbringen. So. Nein, ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. In meinem Grillrevier, wo waren wir heute? Wie kamst du jetzt auf Elektro? Gibt es wirklich Leute, die gerne auf Elektrogrills grillen? Ich habe in der Neubauwohnung gewohnt und ich fand das toll. Boah, nee. Was sollte ich machen? Ich durfte kein Gas, ich durfte kein Kohle. Ich habe so ein Elektro-Ding gehabt mit dem Ständer, mit dem Standfuß. Er hat Ständer gesagt. Und da hast du diese Spirale gehabt, das war eigentlich wie so ein Tauchsieder. Drunter hast du einen Liter Wasser reingemacht, damit nicht diese direkte Hitze ans Grillgut geht. Du, und das geht ganz super. Also wer ökologisch sauber grillen will und richtig viel Kohle auf dem Konto hat für Strom, der kann das machen. Genau, wenn du richtig viel Geld für Kohle ja, hast. Ja, also 2000 Watt hat halt so ein Ding, ne? Ja, und du hast halt den Vorteil, den Elektrogrill kannst du auch mal auf den Küchentisch stellen, ne? Ja, genau. Oder auf dem Balkon halt nebenan mal schnell, ne? Ja, obwohl dafür wirklich auch eine gute Variante ist. Wir haben uns ja vor 3 Jahren, wo wir halt mit dem Campen angefangen haben, haben wir uns einen Lotus-Grill gegönnt. Ist ja dann auch diese Holzkohle-Variante, die aber rauchfrei ist. Ja, die hat einen Lüfter drin, oder wie funktioniert das? Genau, die hat einen Lüfter drin. Das hat den Vorteil, dass die Holzkohle quasi innerhalb von wirklich einer Minute komplett durchglüht. Du hast keine Rauchentwicklung. Das Einzige, was du hast, sind die ersten paar, ist mal die erste Minute vielleicht ein bisschen diesen Gestank, weil du hast dieses Brenngel halt. Ne? Den musst du halt ertragen. Aber es ist erprobt bei uns. Man kann auch damit im Wohnmobil grillen, ohne dass man vor Gestank quasi aus diesem Wohnmobil flieht. Wie, das kann man drin machen? Ja, kannst du drin machen. Ist jetzt wahrscheinlich, also ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür vorlegen und mache da drinnen. Ne? Dem einen wird der Geruch vielleicht stören. Ich sage mal, aber es ist ja nicht unbedingt der Geruch. Das Schlimme bei so einem Zeug ist ja Kohlenmonoxidausstoß, ne? Ja, aber ich glaube, der ist aber so gering, glaube ich, bei dem Grill. Also die Türen sind bei uns dann sowieso immer auf. Ich möchte jetzt nicht dafür sagen, so mach dieses drinnen in geschlossenen Räumen. Aber es wäre rein theoretisch möglich, weil du halt nicht dieses Verqualmen hast. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Camping gibt es nichts Besseres. Also jetzt für uns jetzt. Ne? Wir haben viel ausprobiert und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich restlos überzeugt von diesem Grill. Weil der wirklich, der glüht in einer Minute durch und diese Handvoll Kohle, die man hat, also Briketts kann man nicht nehmen, die werden zu heiß, das macht den Grill kaputt. Man muss wirklich nur Holzkohle nehmen. Und diese Handvoll Holzkohle, die reicht wirklich, also für uns drei reicht die für, dass man da ordentlich was mit grillen kann. Aber wenn da so ein Lüfterchen das anfeuert die ganze Zeit, ist das nicht schnell durchgezogen? Nee, das hält erstaunlich gut. Okay. Also ich sag mal, so eine Dreiviertelstunde, Stunde kriegst du damit schon hin. Zum Grillen? Zum Grillen, ja. Okay. Oder egal, was du jetzt nimmst, wir haben da alles drauf gehabt. Ist halt, gibt's in zwei Varianten, größer und kleiner. Wir haben uns halt für die größere Variante entschieden, damit auch mal ein, keine Ahnung, Steak oder ein Schnitzel drauf oder was auch immer drauf passt. Und nicht nur so ein kleines Bratwürstchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist super gut und da gibt's natürlich auch bei Aldi diese billigere Varianten von, aber da habe ich jetzt schon gerade was zum Geocachen kommt, wenn man jetzt hier mal die Camper-Szene mitnimmt, die auch auf jedem Event ist, die haben halt dieses Billigformat und da muss ich sagen, war ich relativ enttäuscht von. Also da lohnt es sich, glaube ich, meines Erachtens nach von den Erfahrungen, die ich jetzt machen konnte, doch auf diesen etwas teureren Lotus umzuschwenken. Anstatt diese Billigvariante, die 50 Euro billiger ist, zu nehmen. Gerard, wenn du so zufrieden bist, was willst du mit so einer Doppelmaschine, mit Lokomotivbahn? Ja, weil die halt für draußen ist. Ja, den Lotus-Grill kannst du auch draußen stellen, oder? Ja, aber das ist ja nichts für Feten. Du grillst doch ähnlich, mach doch deine Frau. Ja, richtig. Aber da muss ich auch wieder unterscheiden. Ne? Zwischen mache ich, das ist so wie die Bierzapfanlage. Ne? So, für mich alleine reicht die Philips Draft-Zapfanlage. Wenn ich eine Fete habe, komme ich damit keine Schnitte mehr weit. Und so mit dem Lotus-Grill, wenn du jetzt so campen gehst mit 2, 3 Leuten, ist das okay, aber um da eine Fete mit, oder wenn wir jetzt hier im Sommer trifft sich dann ja alles. Gerard. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu wenig. Bei der Philips-Draft-Anlage schreckt mich der Fasspreis ja unheimlich ab. Ja, ne? Ja. Darum sage ich ja gerade, ist nichts für Feten. Nee, ist so nichts für alleine. Also, ah, doch. Nee, kriege ich einen Krampf. Also wenn ich sehe, 5 Liter Bier kosten 16 Euro. 6. Nein. Philips Draft-Zapfanlage funktioniert nur mit 6 Liter Fässern. Ja, aber der Preis. Ja, der Literpreis 16, ist hoch. 17 Euro kostet. Die haben noch einen Knall. Ja, also ich bin jetzt hier, glaube ich, gerade auf einem 6 Liter Fasspreis. Wenn ich Becks nehme, bezahle ich bei mir 14 Euro ein paar zerquetschte knapp. Ja, für plus nochmal 5 Liter. Ja, ich weiß, es ist teuer. Es ist wirklich teuer, ja. Aber ganz ehrlich, das ist halt für mich so ein, für mich persönlich so ein 15, 30 Liter Fass, das würde halt hier verschalen im Endeffekt, das kriege ich als alleine gar nicht aus, so viel Fete habe ich nicht und ich sag mal, das sind für mich dann, sag mal, im Optimalfall ist das für mich, wenn ich mir dann abends nach Hause komme und ein Bierchen trinken will, dass ich dann sage, ich habe hier für 16 oder für 14 Euro, sage ich mal, das Fass stehen, das hält 30 Tage lang frisch, ist immer zapfrisch. Ja, 30 Tage hält es frisch, wie lange hält es? Sei ehrlich. 30 Tage. Ja, nein, kommt drauf an, wie viel ich trinke. Wann ist alle? Ja, kommt drauf an, wie viel ich trinke. Weiß ich nicht. Also in der Hochsaison im Sommer sage ich zu dem Typen, ich komme jede Woche zwei Fässchen holen. So. Ja, 3 Tage, ne? Dann ist leer. Ja, kommt drauf an. Ne? Da muss, kommt drauf an, ob ich da wirklich auch Lust drauf habe. Ne? Es gibt Zeiten, sag ich mal, da komme ich mit fast wirklich einen Monat aus und dann darf ich noch einen Liter wegschütten, weil ich einfach vergessen habe, dass ich noch ein Bierfass quasi in der Anlage habe. Es geht aber auch Tage klar. Hast du nur Kölschgläser gekriegt am Abend, ne? Nein. Ich habe hier die originalen Becks-Gläser. Ja, nein, ich meine, wenn du einen Monat brauchst, dann hast du ihr Abend bloß ja. Ein Kölschglas gekriegt, ne? Das ist ein teurer Preis, da hast ja, du recht. Definitiv, ne? Aber ich sehe einfach dieses, weißt du, so, ich komme nach Hause, habe mein frisch gezapftes, kaltes Bier. So, das und hält halt 30 Tage frisch. Das System ist toll. Du kriegst ein Fass, du kriegst einen frischen Schlauch dazu, ne? Ja, das ist genau. Gekühlt in dem System selber, ne? Genau, rein, in das System selber. Du brauchst dich nicht um Kohle, du brauchst dich nicht um Kohlensäure zu kümmern, weil das generiert das Ding selber mit dem Kompressor drin. Das heißt, du brauchst auch nicht diese Kohlensäurepatronen wie bei allen anderen 5-Liter-Zapfanlagen quasi zu holen. Hat natürlich auch seinen Preis. Ich glaube, damals, als ich sie gekauft habe, 179 Euro, glaube ich. Ja, so die Drehe war das. Aber bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit meinem Vater hier schon sämtliche auch 5-Liter-Zapfanlagen durch, die alles versprechen bis zum geht nicht mehr. Wovon keiner halten kann, was sie wirklich versprechen. Kann keiner einzige. Wir haben sie wirklich alle durchprobiert. Wir haben da ein Heidengeld für ausgegeben. Und bei der Philips Draft habe ich zu meinem Vater gesagt, so, jetzt kaufst du die und probierst sie erstmal ein halbes Jahr lang aus. Ich komme jetzt jedes Wochenende, guck mir das Ding an, bevor ich hier knapp 200 Euro für das System investiere und das lohnt sich nachher nicht. Und du musst damit halt leben, dass es da nicht jedes Bier für gibt. Was mich natürlich als hier aus der Eifel kommender, dass Bitburger da nicht mitmacht. Du kriegst halt Becks Gold, okay, da trinkt, glaube ich, sowieso kein Mensch. Was kriegst du noch? Hasseröder gibt's. Hasseröder hast du noch, Diebels Alt. Ich glaube, so 6, 7 Sorten. Löwenbräu. Ne? Und wenn du jetzt hier an der holländischen Seite noch bist, kannst du noch Heineken und Jupiler und Grolsch kriegst du noch. Als 6 ja, okay. Liter Variante. Regionsbedingt noch anders. Dann. Genau. Na, aber so vom reinen System her bin ich damit echt zufrieden. Ich gebe dir aber recht bei dem Literpreis. Da bin ich manchmal auch so, wow. Das und der hat sich wirklich der Kapselkaffeemaschine so ein bisschen, ne? Ja, genau, so ungefähr. Aber muss man einfach, weißt du, darum sage ich auch, für Feten würde ich das Ding niemals anschmeißen. Für Feten nehme ich dann meine 5-Liter-Fässer und dann lass mir dann wirklich lieber ein 30-Liter-Fass kommen und die Zapfanlage kriegst du bei den Getränkeherstellern oder bei den Getränklieferanten umsonst mit dazu, quasi mittlerweile schon. Na, auf Feten rentiert sich das nicht, weil wenn du dann, wie lange hältst du ein 6-Liter-Fass, wenn du hier mit 3, 4 Leuten am Trinken bist? Na, dann bist du 5, 6 Fässer am Tag quitt, sag ich mal, wenn du Pech hast. Oder wenn es WM oder EM ist, da bist ja so viele Fässer quitt, da kannst du ja nachher die Anlage nach dem Tag wieder verkaufen. Ja, das. Und das rentiert sich dann einfach nicht. Da muss man einfach mal abwägen. Machen. Genau. Ja, das haben wir jetzt auch. Du hast ja eben auch gesagt, du hast hier die Zapfanlage da jetzt unten reingesetzt. Das gleiche habe ich hier auch noch. Den Kühlschrank draußen stehen mit dem Zapfhahn integriert. Und den werden wir jetzt auch zum Sommer hin, denke ich mal, werden wir dann auch mal gucken, wie das denn so funktioniert. Ich war mir nur nicht ganz so sicher, wie lange ich das Fass drin lassen muss, bis das wirklich kalt ist. Ja, ich hole im Großhandel, da sind die sowieso vorgekühlt und in der Nacht lasse ich es stehen. Naja, ja okay, aber dann, ich muss noch ausprobieren, was wirklich in den Kühlschrank reinpasst. Das habe ich nicht ausprobiert, wenn da ein 50 Liter Fass reinpassen, du hast eine... Was hast du denn für einen Kühlschrank? Ey, keine Ahnung. Kann ich dir ganz ehrlich gesagt nicht sagen. Ein Kumpel von mir rief mich damals an, ich habe hier so eine Haushaltsauflösung, hier steht ein Kühlschrank mit Zapfhahn, brauchst du den. Und Gerard ist hingefallen und hat sich gedacht, so, den hole ich ab, weil selbst wenn der Kühlschrank nicht funktioniert. Das System ist schon fertig. Das System ist schon fertig. Also dann sag ich pro forma, das ist ein 30-Liter-Fass, was da reingeht. Ja, das glaube ich, kommt von der Höhe her ungefähr hin, ja. Die Systeme mit diesem Kühlschrank und Zapfanlage, die gibt's fertig zu kaufen. Nee, das ist selbst gebastelt. Also das ist nichts fertig gekauftes. Okay. Das ist quasi ein handelsüblicher Kühlschrank. Ja, habe ich auch. Wo einfach ein Loch oben reingebohrt worden ist aus dem Internet. Ja, und ich habe damals gesagt, so, den nehmen wir mit, weil selbst wenn der, weil war geschenkt, und die hätten ihn sonst weggeschmissen. Ich so, selbst wenn der Kühlschrank nicht funktioniert, ist allein die Fahrerei, der Keckverschluss und die ganzen Schläuche und der Zapfhahn allein schon wert. Ja. Ich habe, also der Kühlschrank läuft, ich habe ihn wohl noch nicht in der Praxis getestet bis jetzt. Du kannst ja erstmal Flaschenbier reinstellen. Ja, dafür wird ja auch mittlerweile eine Holzhütte momentan genutzt, ja. Bis unsere Außentheken-Bar halt fertig ist. So, Gérard, morgen hast du geholt, Cola hast du geholt. Mach den ja. Cash. Der Cash, der liegt unten im Keller. Du hast doch diese Statue gegossen, ne? Genau. Die steht noch draußen im Vorgarten. Aber ich komme einfach nicht weiter. Ich komm damit gar nichts weiter eigentlich. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es auch nicht mehr viel Arbeit. Ich sag mal, vielleicht, wenn ich mich wirklich hinsetzen würde, 10 Minuten, Viertelstündchen, dann wäre das Listing fertig geschrieben, sag ich mal, ne? Mit ein bisschen Hirnschmalz, ob man da so schreiben könnte. Was denn? Physikalisch ist alles fertig gebaut, oder was? Das ist alles fertig gebaut. Ja, das steht doch schon draußen im Vorgarten. Ich brauche eigentlich nur das Listing reinzuschreiben, die Koordinaten einzutragen, das Ding auf Publish setzen und die Dose dann da reintun. Mehr brauche ich eigentlich nicht mehr. Ist einfach nur faul oder traust dich nicht? Nee, ich glaube eher faul. Das gerät irgendwann in Vergessenheit. Ich glaube, das ist es eher. Warum sollte ich mich nicht trauen? Nö, daran liegt das nicht. Aber das gerät doch nicht in Vergessenheit, einen Cache liegen zu wollen. Ja, also wenn ich mich doch, weil dieses, mein ich glaube, Cache, ja. Ich war total heiß drauf. Ich bin da eigentlich, was heißt das, am Anfang war ich auch heiß drauf. Jetzt habe ich aber ja das Problem, diese Figur da draußen, die ist ja nicht extra für diesen Cache gegossen worden. Da waren die wollten wir sowieso schon immer haben und ich habe einfach nur dazu gedichtet, so, wenn die schon mal draußen liegt, da kann man auch einen Cache drin verstecken. Ja, und dann ist halt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich es einfach momentan nicht hinkriege. Keine Ahnung. Aber ich bin guter Dinge, dass das dieses Jahr noch kommt. Und ich habe auch noch dem Mika versprochen, das als OC-Only zu setzen. Das werde ich aber nicht machen. Da wird doch mein zweiter Cache OC-Only. Das kann ich nicht machen. Mein erster Cache kann kein OC-Only werden, den findet ja kein Mensch. Doch, der Mika. Den holt er. Wenn der Mika extra von Berlin hier aus hinkommt, dann hole ich hier den Trommlerchor. Die spielen dir einen Marsch, wenn der nach hier kommt. Ja, die Ellie hat heute wieder einen Cache rausgehauen. Unten ist ein Link aus Gérard. Wird das eine Cache-Frequenz-Sonderfolge oder wo haust du das raus? Ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, worauf es heute hinausläuft hier. Ja, erstmal essen und cachen. Wer weiß, je nachdem, entweder hauen wir da bei der Cache-Frequenz raus oder ich bei mir auf dem Podcast. Wir gucken mal, was dabei rauskommt heute. Okay. So, Sperrips. Neugierig oder nicht? Mochte ich vorher eigentlich nie, beziehungsweise ich habe mich immer gescheut davor, sie zu essen. Aber ja, weil ich bin halt doch, also wenn es so Fleisch ist, dann ist das bei mir nochmal so Schnitzel und alles, was mit Gehacktem ist. Ach, so stimmt, allem anderen. Ist ja vegan, ich habe ganz vergessen. Es kommt dieses böse Wort mit V, Alter. Dieses boah. Nee, also Fleisch essen ja, schon, aber. Vegan. Nee. Nein. Ich erzähle euch gerne von den Spare-Ribs, aber ich habe hier eine Flasche Sekt stehen. Ich habe ein Fässchen hier Bier, ne? Ich habe mir übrigens Krombacher gegönnt aus dem Aldi. Oh ja, 30 auch lecker. Tage frische Fässchen. Ach, das sind die mit diesem, ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Ja, oben da dran und ein Zahn. Ja, genau. Kosten 10er. Aber ich war dann gestern ja noch in Selkos in dieser, es steht immer dran, Edelfleischtheke. Boah, ja. Schlaraffenland für mich. Ja. Und nebenan war so ein Schnapsregal. Und alle Schnäpschen da waren... Ganz böse. Ja, genau. Alle Schnäpschen waren runtergesetzt. Und ich habe jetzt hier einen, der heißt Miami Rouge. Und da ist Gold drin. Kennt ihr das? Alter, filter das raus. Du könntest reich werden. Ach, das ist Quatsch. Das ist doch bestimmt Fake, oder? Das sind solche Goldpartikelchen. Das sieht aus wie Goldpapier... gehäckselt und in Schnaps geschmissen. Ja, das wird Blattgold sein, aber was nicht ja, viel ne? wert ist. Lass das vielleicht mal ein Euro sein oder zwei vielleicht. Und da stand halt eben, also hinten auf der Flasche steht, dass ich mir das mit dem Secco, Secco heißt Sekt, ne? Der Prosecco, ja. Das ist mir egal. Ich habe hier einen Sekt stehen, dass ich mir das mixen soll, das mache ich jetzt einfach. Und danach kann ich euch gerne erzählen, ich brühe an der Flasche rum, deswegen hört sich das so komisch an. Ach so, ja, okay. So, Gérard, du bist dran, ich mach das hier mal auf. Genau, mach das mal auf. Gerade schnappst das, meine Mutter, die war jetzt, letzte Woche war die in, ich hab den Namen schon wieder vergessen, wo sie war. Oberhausen wäre nicht für den Urlaub nicht weit weg genug. Wie hieß das nochmal? Wo ist denn das Klammbachtal? Komm, helf mir mal bitte kurz einer hier. Klammbachtal und Nebelhorn. Irgendwas mit Ober. Wo steht denn das? Ihr könnt auch ruhig was sagen hier. Oberdorf? Genau, Oberstdorf, genau. Wusste doch immer mit Ober, vielen Dank. Und da hat die mir Blutwurz mitgebracht. Ich weiß nicht, ob meine Mutter mich seit 34 Jahren einfach gar nicht kennt, warum die mir Blutwurz mitbringt. Oberstdorf ist doch ein Skiort, hä? Ich glaube, ja. Ich würde sagen, also würde ich aus DDR-Zeiten schließen. Oberstdorf ist ein Ski, sogar ein Sprungort? Ja. Ich glaube, da gab es, ich weiß nicht, ob die da immer noch springen die da immer noch? Okay. Na, da war zumindest meine Mutter jetzt also kein Schnee. Also für Geocacher sind wir geografisch echt Nieten, oder? Echt schlecht, ne? Das ist auch der Grund, warum ich meinen Cache wahrscheinlich vor der Haustür legen werde, weil ich sonst nicht weiß, wohin damit, weil ich mich sonst hier nicht auskenne in meinem Dorf und ich keinem erklären kann, wo er liegt. Ja, aber die hat mir Blutwurst mitgebracht. Und den gibt es ja in zwei Varianten. Erstmal als die harmlose Variante, das sind 50%. Und als eklige Variante, obwohl der andere auch schon eklig ist, als 75%. Ui, das ist ja wie Absinth. Nee, das ist schlimmer. Okay. Also Absinth habe ich schon getrunken. Dieser Blutwurst, ganz ehrlich, das ist genau das Zeug, was du jemandem gibst, wenn du sagen möchtest, oder wenn du auf eine freundliche Art sagen möchtest, geh nach Hause. Wenn du es ihm nicht ins Gesicht sagen willst, gib ihm einfach ein Pinchen von dem Zeug, reicht. Das ist halt irgend so ein Zeug, das wird in Bayern halt wirklich aus einer Wurzel gebraut, darum auch Bärwurz. Da gibt es halt diese Bärwurzel und der normale Bärwurz schmeckt schon echt schlecht. Aber den kann man noch vertragen. Aber dieser Blutwurz, das ist wirklich so, trinkst du zwei Pinchen, kann ich nicht die Treppe hochtragen. Ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der mehr wie zwei Pinchen da freiwillig von getrunken hat, von dem Zeug. Und wenn wohl, hat er bereut. Ja, das ist... Das ist wirklich ein ganz abartiges Zeug, ist das. Markus, was sagst du? Ja, ich war mal auf so einer Reise, auch in Bayern, und da habe ich das Zeug auch auf so einem bunten Arm getrunken. Also es waren, ich glaube, ich habe viel getrunken und die Nacht war ziemlich einsam auf dem Klo. Der bunte Arm war zum Schluss nur noch schwarz-weiß. Ja, das Problem ist, du kriegst den zwar hier auch, das schade ist eigentlich, du kriegst diesen Bärwurz zwar hier auch zu kaufen, also bei uns gibt es den auch im Rewe, das ist aber nicht der Originale, das ist wirklich dieser nachgepanschte. Es gibt in Bayern auch so eine Rivalität, aber der wirklich echte kommt wirklich nur von der Drechsler Brauerei. Und da, wo wir mal in Bayern in Urlaub waren, das ist so Arach, Bodenmais, die Ecke, kurz in der Nähe von der tschechischen Grenze in Pilsen, nicht weit davon entfernt. Und da ist genau diese Drechsler Brauerei. Sind quasi 500 Meter von unserer Pension immer entfernt. Und wir haben wirklich einmal den Fehler gemacht, dann da anzuhalten. Dann ist das wirklich wie bei so einer Weinprobe, weißt du? Dann stehen dann da, keine Ahnung, gefüllte 100 Flaschen verschiedenes Zeugs aus dieser Bärwurzel halt gebraut. Du kannst alles probieren. Du kommst nachher diese 500 Meter nicht mehr weit. Und dann hast du mal gerade die ersten drei Flaschen probiert oder so. Und immer jeweils ein Pinch. Du kommst einfach nicht mehr weiter. Du kannst ein Taxi rufen. Weiß ich jetzt schon. Aber da war halt immer so für uns so ein Ausflugsziel dann irgendwo. Ne? Und da gibt es auch leckere Sachen von, die dann so ungefähr so ein bisschen in die Richtung von Baileys gehen. Ei. Aber der größte Teil schmeckt einfach eigentlich nur widerlich und ist wirklich nur dafür da, um ungebetene Gäste loszuwerden. Ich glaube, wie alles, was irgendwie brennt. Apropos Baileys, was macht der Thermomix? Tja. Der ist hier auf Hochtouren. Der hat gestern, passend zur Gerichteküche und auch heute auch nochmal, Tomatensuppe frisch gemacht. Also den benutzen wir eigentlich immer noch sehr regelmäßig. Jetzt nicht mehr so wie am Anfang, weil am Anfang haben wir wirklich alles damit gekocht und haben halt probiert. Ne, aber du merkst dann doch schon irgendwann ziemlich schnell, so für Fleisch ist es halt nicht so das Wahre, weil dir fehlt einfach irgendwo auch diese Brataromen, weil du halt einfach im Endeffekt nur dünsten kannst, ne? Oder halt. Ja, also Gulasch ist sehr für Senioren geeignet, ne? Ja. Das stimmt wohl. Da kommt von mir noch eine Folge. Ich habe Gulasch gemacht für die Gerichteküche im Thermomix. Seniorengulasch, wirklich. Also, du kannst versuchen, was du willst. Es wird einfach so. Du kannst es viermal ansetzen in einem Ding und versuchen, dass das nicht püriertes Gulasch wird. Es wird einfach püriertes Gulasch. Ja, das haben wir ja auch schon. Also, wir haben so mittlerweile, wir haben den jetzt ungefähr, ich glaube, ein Jahr, ne? Ein Jahr, anderthalb Jahre. Du hast schon irgendwann schon rausgefunden, was damit wirklich ganz gut ist und was du eigentlich lieber auf die herkömmliche Weise machst. Eierlikör, das allerbeste ist Eierlikör. Kannst du in allen Variationen machen. Ja. Hast du mir geraten. Und also ganz ehrlich, für Schnappes wird, ich sag mal, der wird hier zu 40%, 50% gerade jetzt im Sommer, wenn irgendwelche Fäden sind, immer für Schnappes benutzt. Weil du das einfach unheimlich schnell mit dem Zeug hinkriegst. Mit dem Ding. Ne? Wir haben auch, wie der M-Bone schreibt, die haben ja auch den TM5, ja, den haben wir auch. Weil meine Frau war damals, wie heißt das nochmal, Repräsentantin von dem komischen Gedöns. Wir haben Ist der nicht mehr? Nee. Wir haben das wirklich nur so lange gemacht, bis wir den raus hatten. Die hat ihre 5 Stück verkauft, dann war das unserer, der wir gekriegt haben. Ja, hat ja gereicht. Okay. Ja, also, weil ganz ehrlich, für das Geld hätten wir uns den noch gar nicht kaufen können. Nee, da muss man einfach mal die finanzielle Lage. Für einen Preis geschossen und da haben wir dann gar nicht überlegt, habe ich gesagt, komm, nimm mal. Und Gira, was macht ihr mit dem Eiweiß? Ich weiß nicht, was meine Frau damit macht. Ich habe ein bisschen immer weggeschüttet, wenn ich ehrlich bin. Da kann man also bestimmt noch 1000 andere Sachen mitmachen. Ja, eine Zeit lang habe ich Baisers gemacht damit, aber irgendwann hat meine Frau gesagt, du, Baisers, willst du mit so viel Baiser? Was willst du damit? Weil so viel Eierlikör, wie ich sauche, braucht kein Mensch Baisers. Ja, also so mittlerweile ist das wirklich so, wenn du so, wofür wir den wirklich regelmäßig immer noch benutzen, ist Kartoffelpüree. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kartoffelpüree von dem Ding, der ist schon mega. Also, klar, du hast auch mittlerweile einfach so, wie du selbst was machst. Du gehst nicht mehr nach Grundrezept. Ne? Du schüttest es einfach rein. Du hast extra da drin, oder? Doch. Da kannst du da am Top machen, am Herd. Ja, kann man auch, aber im Thermomix ist das cooler. Ich hab das Ding doch, da muss ich dafür irgendwas gebrauchen, oder nicht? Ich hab da nicht so ein 1300-Euro-Gerät stehen, damit ich dies benutze, nur für Schnappes. Ja. Ja, du kannst schon viele Sachen damit machen, aber so mittlerweile ist es wirklich so. Ja, aber willst du denn eine ganze Brauerei kaufen, wenn du einen Thermomix hast, ne? Genau, mit dem Thermomix kann man ja auch Bier brauen. Ehrlich? Ja, da gibt es eine Anleitung für, die habe ich mal im Internet gefunden, habe es mir leider nicht abgespeichert. Offiziell gibt es davon von Vorwerk, nämlich kein Statement zu, weil sobald sie dieses Rezept veröffentlichen würden, wie das funktioniert, bräuchten die eine Braugenehmigung. Und die haben sie halt nicht und das ist denen zu teuer. Es gibt irgendwo im Internet, muss man einfach mal googeln, gibt es das, wie es Leute schon probiert haben, in diesen Thermomix zu machen. Weil es ja eigentlich auch ganz geil ist. Das Ding kann halt Temperatur halten, ohne große Probleme. Nun, für so einen Sud ist natürlich schon geil, aber ich kriege meine Frau, glaube ich, nicht dazu, dass ich dann mal eben schnell 3-4 Wochen den Thermomix blockiere, weil ich jetzt unbedingt Bier brauen will. Obwohl das mein nächstes wird, was ich glaube ich in Angriff nehmen möchte, wenn die Sommerferien mal so vorbei sind und ich mir ein bisschen Ruhe eingekehrt, auch gerade mit meinem Praktikum hier, wollte ich mal den Tweezer vom Gabelbissen und vom Sprechgeröstel mal anschreiben. Wir haben den ja in Wien kennengelernt und der hat ja auch schon mehr wie das ein oder andere Mal Bier gebraut, selber mit seinem Vater macht er das wohl irgendwie. Und das muss auch gar nicht so schwer sein. Ich meine, es gibt ja auch immer diese Einsteiger-Sets hier, ne? Keine Ahnung, für 25 Euro, dann kannst du da, in Holland gibt's die viel. Hast du da. Ja, die gibt's hier auch, ist so ein Eimer dazu, ist Maische und Ja, ja, genau. Und ein Zapfhahn und dann kannst du das selber ansetzen. Ja. Ich könnte mich immer noch ärgern, mein Opa war gelernter Brauer oder Braumeister. Aber ich war damals, also bevor er gestorben ist, war ich halt einfach irgendwo zu jung und hab das Ganze nicht so irgendwie gescheckt, um mir das beibringen zu lassen, irgendwo so, dann so die Infos halt rauszuholen. Ne? So mittlerweile hätte ich das so, hätte sich vielleicht mal früher ein bisschen für interessieren können. Ne? Jetzt ist es leider zu spät, aber ich glaube, der hätte mir was beibringen können, ne, was das angeht halt, ne? Weil er wirklich noch von Pike auf an gelernt hat. Ne? Jetzt so für mich ist er irgendwie so ins Blaue reingeschossen. Das ist ja wie im Internet. Du gibst im Internet ein, wie geht selber Bier brauen und du kriegst 80.000 Meinungen. Das ist halt. Keins schmeckt. Ja, das weiß ich. Deswegen wollte ich mich mal mit dem Tweezer unterhalten. Der muss da mittlerweile echt bekömmliches Bier rausbekommen haben. Aber der geht ja auch hier, der fährt ja auch jedes Jahr auf irgendwelche Biermessen und kann ja wirklich ganz genau sagen, wie das abgehangen ist oder abgelagert ist, das Bier nur und was da für Zutaten drin sind, einfach vom Geschmack her. Wo ich hier stehe, so, ja, schmeckt oder schmeckt nicht. Gerard, du darfst im Jahr 200 Liter Bier brauen, selbst für einen Eigenbedarf so, bevor es Steuern kostet. Du musst bloß am Anfang dem Zollamt eine formlose Mitteilung machen, dass du gedenkst, Bier zu brauen in deiner Wohnung oder in deinem Haus, und dann läuft das schon. Das muss ich auch noch anmelden? Ach du Gott. Hätte ich es nicht gedacht, aber vielen Dank für den Tipp. Warum muss man das noch anmelden? Das hat irgendwelche steuerlichen Hintergründe, glaube ich. Das hatten wir mal in einer Telegram-Gruppe vom Hobby-Koch-Podcast, und da war das mal Thema drin. Das ist Ach, von Kai, du. Ja, und da kommen, also da kommen ja Bierspezialitäten vom Allerfeinsten manchmal zum Vorschein. Oh. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ich meine, wahrscheinlich sind das auch so die ersten Versuche. Die werden als absolut nicht schmecken. Wahrscheinlich mir noch nicht mal. Ich habe jetzt letztens, was ist das letzte Bier, was du, oder das Getränk, was du gekauft hast, ohne zu wissen, wie es schmeckt? Einfach nur mal zum Probieren. Warte, sag ich dir. Steht also hier, jetzt kommt er mit der Schnapsflasche. Nein. Mit dem Gold. Hier unten. Coffee Pinotage. Das ist ein Rotwein aus Südafrika. Mit Kaffeebohnen. Okay. Das schmeckt echt geil. Obwohl ich überhaupt nicht trocken, also doch, ich bin Trockentrinker, aber das ist trocken. Das ist so trocken, dass du eigentlich denkst, du hast gar nichts im Mund. Ja, aber was ist, ich verstehe das nicht, ich bin ja noch nicht der absolut tolle Weintrinker. Den einzigen Wein, den ich bis jetzt immer getrunken habe, das war Dornfelder. So, weil das halt so ein Preisrahmen ist, wo ich sage, so, oh, der schmeckt mir und das hole ich mir jetzt einfach. Ne? Ich müsste mal so ein Weintasting oder so eine Weinprobe einfach mal mitmachen. Ja, aber das Problem ist, ich weiß nicht, was ich da kaufen soll. Das ist halt einfach so ein Problem. Ich schicke dich in Aldi, oder? Hier ist eine volle Flasche. Ich schicke dich in Aldi, da gibt es ein California Ruby Cabernet von der Firma Longwood. Den gibt es immer im Aldi. Der kostet 1,99 und das ist ein Wein, den kannst du jeden Abend ganz gemütlich trinken. Der ist trocken, fruchtig, schmeckt gut. Also als Biertrinker würde ich sagen, ist ein Wein, den kann jeder saufen. Okay. Ja, ich muss ja langsam mal meine. Wird wahrscheinlich wieder interessant, wenn die Sommerferien sind, weil dann kann ich meine teuren Camping-Rotweingläser endlich mal wieder benutzen. Die waren teurer wie bis jetzt jeden Wein, den ich getrunken habe. Also alle Flaschen zusammengerechnet. Das ist, wenn du mit der Frau nach Berger fährst. Ich weiß nicht, also die Camper, die wissen wahrscheinlich, was Berger ist. Ja, wir waren in Magdeburg. Das hast du verpodcastet, ne? Das habe ich ja gehört. Das war ja, also ey, keine Ahnung, ich glaube 20, 25 Euro für die zwei Rotwein-Plastikgläser da. Die sind geil, ganz ehrlich. Die sind, du merkst den Unterschied nicht, ob du wirklich aus dem Glas trinkst oder so, ne, weil die auch wirklich so dünn sind. Du siehst den Unterschied, die sind wirklich auch hochwertig. Ne, aber so teuer war der ganze Wein, den wir bisher getrunken haben. Ja, der Stellplatz war billiger als die Gläser, ne? Ja, genau. Der Stellplatz war günstiger wie, ja. Also ich schreibe mal hier, der Markus Plakat, ich schreibe mal unten rein, wie der Wein heißt. Genau. Ja, das letzte Getränk, was ich mir jetzt geholt habe, ist das Bitburger Kellerbier. Das habe ich letztens in der Werbung gesehen und habe mir gedacht, boah, da kann man ja mal probieren. Meine Frau war auch so gnädig und hat mir mal zwei Fläschchen mitgebracht. Also den großen Unterschied zum normalen Bitburger habe ich jetzt persönlich nicht gemerkt. Weiß aber nicht, ob es daran lag, dass ich vorher schon 3-4 Flaschen von den normalen Stubbis aus hatte. Wahrscheinlich ein Fehler, hätte ich wahrscheinlich mal so pur trinken sollen, ohne was anderes davor. Aber es war ganz okay. Ja, Gerard, ich glaube, Alkohol kann man nicht einschätzen, wenn man vorher schon Alkohol getrunken hat. Nee, ich glaube auch, ne? Das war vielleicht ein Fehler. Ne? Aber es war halt Dienstag und ich hatte nichts mehr anderes. Okay, das ist ein Grund. Ja, genau, das ist ein Grund. Fein, oh Gott, nee. Nee, ja, so Wein habe ich. Ja, durch die Diagnose Gicht, dadurch bin ich Weintrinker geworden. Achso, da waren doch diese wie hießen die Dinger nochmal? Purine. Ja, genau, Purine, genau. Und seit ich Schweinefleisch meide und sehr viel Wein trinke statt Bier, geht's mir besser. Okay. Ist auch erstaunlich. Stimmt, weiß ich nicht. Ja, wenn es dir persönlich damit besser geht, ist es ja okay. Naja, ich sag mal, die Werte im Arzt sind auf jeden Fall besser. Na, ich meine, je nachdem, wie viel Wein ich trinke, geht's mir auch gut. Das ist egal, was dann ist. Heute ist ja Herrentag, ne? Ja. Mir geht's gerade blendend. Blendend. Ich hatte schon zwei Bier, ein Wodka, zwei Uso. Jetzt gibt's noch Wein. Übrigens hier dieses Miami mit dem Sekt. Super geil, ne? Ich bin kein Sektfreund. Ich kann keinen Sekt trinken. Das geht nicht. Ich habe es jetzt auf meiner eigenen Hochzeit mit Sekt nur angestoßen, aber keinen Tropfen von getrunken. Das Problem ist, sobald ich dieses Prickelwasser nur angucke oder von einen Schluck trinke, kannst du mich den kompletten Abend in die Ecke stellen. Wieso das denn? Nee, ich vertrag's nicht. Es geht nicht. Gib mir ein Glas Sekt und du kannst mich abends für die Fete vergessen. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Okay. Wahrscheinlich ich trinke eigentlich gerne. Ich hab da eigentlich diesen, wer ist das, Freschenet oder Freschenet? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ja. Den trinke ich eigentlich, den goldenen, den trinke ich unheimlich gerne. Ne, aber ich vertrage ihn einfach nicht. Da habe ich nicht lang von. Trink weiter Bier, würde ich sagen. Oder Captain Morgan Cola. Oder sowas. Das ist viel, viel angenehmer. Hm. Kann ich gerade mal einen Schluck nehmen hier. Oh, herrlichst. Warst du denn heute auch cashen oder warst du heute einfach nur trinken? Nur trinken. Auf keinem Event oder war das einfach nur so Vatertag feiern? Nee, das war, bei uns ist vorne eine Pension und die macht jedes Jahr Männertag. Da gibt es dann Steaks und Bratwurst und zu trinken. Wir kennen uns halt persönlich und fahren dann früh gleich mit, bauen ein bisschen mit auf. Und dann machen wir Frühschoppen. Ich finde das ja erstaunlich. Ne? Also mir ist das wirklich aufgefallen, so die letzten, Moment, 7 Jahre, seitdem meine Tochter geboren ist, dass ich keinen Vatertag feiere. Ich weiß nicht warum. Ich habe mal die Theorie aufgestellt, man feiert nur so lange Vatertag wirklich intensiv, Single. Bis man Vater geworden ist. Dann sieht der Vatertag halt anders aus. Früher war das wirklich mit dem Bollerwagen durchs Dorf. Mittlerweile sieht das so aus. Komm, wir machen Spiele Nachmittag. Ja, bei uns, ich sag mal, als Single bin ich auch mit Fahrrad losgefahren und danach eigentlich nicht mehr. Hier ist aber auch nichts mehr. Das habe ich heute gesagt. Ne? So, das Einzige, was wir hier noch haben, das ist aber nur alle 2 Jahre, was sehr, sehr schade ist, ist der, ist unsere Feuerwehr, unsere Freiwillige. Die macht halt alle 2 Jahre so einen Vatertagsbrunch. Der ist unheimlich gut. Keine Ahnung, ich glaube, sie bezahlt 10 Euro. Was dazu kommt, sind die Getränke, logisch, aber ansonsten kriegst du halt von morgens mit Frühstück, danach geht's Kaffee, Kuchen, abends grillen und das ist alles in diesen 10 Euro mit drin, ne, mit Salatbefehl und allem drum und dran. Und eins, was noch dazu kommt, sind halt die Getränke, was immer sehr, sehr schön ist. Doch das machen die leider nur alle 2 Jahre. Ja, dieses Jahr zählt leider nicht dazu. Das nicht öfter leisten. Oh, ich glaube, da vertust du dich. Also. Ja, aber da vertust du dich. Glaube ich schon. Wir haben ja, ich war ja ein paar Jahre lang im Vorstand von unserem. Ja, das ist doch ein Lacher. Ja, aber du vergisst einfach, dass du immer noch irgendwo eine Kasse hast mit freiwilliger Spende. So, was dabei rumkommt. Ne? Wir haben halt hier über Jahre lang, ich war im Vorstand von unserem Jugendheim, also ist nicht da, wo die Kinder abgeschoben werden, wenn du nichts mit denen zu tun haben willst, sondern ist ja so ein Jugendtreff, sag ich mal, bei unserem Dorf. Ne? Und das war dann wirklich so, wir haben jahrelang eine Silvesterfete gemacht. Das war gerade so der Umschwung, wo ich drin war, so wo zum Euro ging. Und wir hatten die erste Silvesterfete, hatten wir keine Sponsoren mit dabei und haben gesagt so, 10 Euro Vorverkauf und dann frei saufen den ganzen Abend. Abendkasse 15 Euro, was ja eigentlich ein Witz ist. Ne, mit Bier und Cocktails und alles, was man zu bieten hat. Wir haben da wirklich groß aufgefahren. Ne, und wir hatten die Halle mit 400 Leuten zu. Und die haben wirklich, wir mussten in der Hälfte der Zeit, mussten wir schon unsere Getränkelieferanten anrufen und sagen so, hallo, Bier wird knapp, bring mal nach. Wir sind aber aus diesem Event mit 2000 Euro plus rausgegangen, nachdem wir alles bezahlt haben. Ne, okay. Was mich auch gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich so, Leute, die Rechnung kann nie im Leben aufgehen. Ne? Aber es hat funktioniert, komischerweise. Und dann hat uns über Jahre lang hat uns das wirklich oben gehalten. Und jetzt seid ihr langsam pleite, weil du nur noch am Saufen bist, ne? Nee, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich zu alt für den Mist. Okay. Ist man dafür zu alt? Ja, ist man irgendwann einfach. Für die Jugend, weißt du, du hast einfach irgendwann den Generationenwechsel. Irgendwann kommt halt die junge Generation nach. So, mit denen du selber nichts mehr zu tun hast. Du hast irgendwann den Punkt erreicht, dass du sagst so, dann hast du die Lehre angefangen, rein also mit 25, 26 Jahren, hast du auch keinen Bock, also wir zumindest damals, nicht keinen Bock mehr, dich mit 14, 15-Jährigen, die gerade so die Jugendheimzeit anfangen, dich mit denen rumzuschlagen. Ne, schlagen dann, sowieso nicht. Nein, aber so mit denen deine Zeit zu verbringen, sag ich mal. Ne, so, dann wechselt das so langsam von einem Vorstand zum anderen. Dann sind halt irgendwann welche dabei, die sind dann auch wieder 18, die dürfen dann in den Vorstand. Also lass sie das übernehmen, weil wenn du auf die 30 zugehst, ganz ehrlich, überlässt du dann anderen das Feld. Ne? Irgendwann stehst du nämlich da und sagst, guck mal, der alte Hase, da ist immer noch im Jugendheim, hat der so noch alle. Also ich habe die 40 Grad geknackt, muss ich mich jetzt begraben? Nein. Das ist auch mega geil. Wo du gerade sagst, runder Geburtstag. Meine Frau meinte letztens zu mir, wir müssen mal gucken, wir können nicht so ein Bobsum zum Sommerfest, weil meine beste Freundin, also unsere Nachbarin, die macht einen Runden. Ich so, wie, Moni wird schon 40? Nee, die wird 30. Ich so, ach du Scheiße. Weil ich gerechnet habe, die ist so unser Alter. So. Alter, das ist aber auch fies, hä? 40, ja. Deiner Frau. Gerard, die wird 29 Y oder sowas, aber niemals 40. Nee, Gerard kann das noch besser, glaub mir einfach. Gerard kommt von einer Woche Malle zurück. Ich war mit meiner Frau, meinem besten Freund und mit meiner Mutter. Wir waren auf Malle. Also mitten auf dem Ballermann. Nach einer Woche Urlaub kommen wir zurück, lassen uns vom guten Kumpel von mir abholen. Der fährt uns dann zum Geburtstag weiter von einem Dartkameraden zu mir. Von mir, dem seine Frau hatte Geburtstag. Die kenne ich schon Ewigkeiten. Und da, ich wusste aber nicht, wie alt die wird. Und dann habe ich die gefragt, ich sage mal, Irene, wie alt wirst du eigentlich? Ich weiß, da fragt meine Frau nicht, aber wie alt wirst du? Ja, wie alt schätzt du mich denn? Ich so, oh, keine Ahnung, so alt wie meine Mutter, so 45, 50. Ich wäre 30. Ich so, oh, okay. Damit bin ich so ins Fettnäpfchen getreten. Aber dann habe ich nur so, dann kann ich dafür, wenn du so alt aussiehst. Na, aber seitdem schätze ich keine Frauen mehr eigentlich. Du hast sie dir nicht gesagt. Doch, ich habe zu dir gesagt, so ungefähr das Alter meiner Mutter. Ja. Das war nicht das Fettnäpfchen, das war die Fritteuse mit heißem Fett, Alter. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir da zu Geburtstagen nicht mehr eingeladen werden, finde ich. Ja, ich würde den Keller sperren. Ja, ich habe jedes Jahr einen runden Geburtstag, dicker Bauch. Jetzt hör mal auf, Arne, das finde ich nicht lustig. Warum? Diesem dicken Bauch. Hast du auch jedes Jahr einen runden Gitarre, obwohl, oder was? Obwohl der Arne das echt richtig begriffen hat. Der hat meinen Pörsel-Podcast gehört und hat gehört, wie ich gesagt habe, ich habe mir da einen Zaun gebaut, damit man nicht auf mein Fleisch gucken kann. Und was macht Gerard? Ich setze mich auf den Pool, auf dieses Einhorn, und jeder auf dem Hof kann meinen Bauch begaffen. Weil dieses Einhorn in dem Pool so groß ist, dass ich wirklich den ganzen Hof umblicken kann. Ich müsste den Zaun eigentlich noch höher machen. Ja, siehste, habe ich doch gesagt. Und dicker Bauch, das war ja wohl auf mich bezogen und nicht auf dich. Nee, stimmt, ich bin ja auch schlank. Ja. Nein, du bist einfach nur zu klein. Komm in meine Körpergröße, dann bist du voll schlank. Ach so. Du bist ja voll schlank, Alter. Ich bin ja voll schlank. Oh Mann, du. Nee, aber sonst ist ja Vatertag auch nicht wirklich viel los. Deswegen freue ich mich, dass wir uns heute Abend hier so in geselliger Runde zusammengesetzt haben. Ja, haben wir uns ja ausgemacht. Und wir machen Spare Ribs. Wollen wir jetzt Spare Ribs machen? Ja, mach Spare Ribs. Spare Ribs. Ich habe Spare Ribs wirklich erst vor einem Monat ungefähr für mich entdeckt, dass die echt unheimlich lecker sind. Ja, und die kann jeder machen. Du brauchst keinen Smoker, nicht. Kann eigentlich jeder machen. Also, Spare Ribs. Und wie soll ich die Küche? Wo ist der Einspieler? Pass auf. Keine Ahnung. Björn, wo ist das Soundboard? Ja, genau, Björn. Das Soundboard hat heute frei. Oh. Ich habe auch keinen Einspieler für Spare Ribs. Wir brauchen eine Würzmischung. Okay. Zurück zum Anfang, Spare Ribs. Also bei Spare Ribs steht im Internet ganz viel, dass man das nicht machen kann, ohne ein Originalrezept zu haben. Alles Quark. Wirklich, glaubt mir, alles Quark. Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch wahrscheinlich zig Möglichkeiten, oder? So wie bei Pulled Pork, da hat doch jeder. 100.000. Ja, aber bei Pulled Pork hat da auch jeder seine Mischung, womit er das quasi besprüht jede Stunde oder so. Ne? Genau, und bei den Spare Ribs kommt es gar nicht darauf an, wie gut die eingelegt waren, sondern bei den Spare Ribs kommt es darauf an, wie gut die zum Schluss gemacht sind. Das hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich euch das Rezept jetzt erzähle, dann werdet ihr verstehen, wie ich das meine. Folgendes. Als allererstes, wir brauchen Paprikapulver, einmal edelsüß, einmal rosenscharf, also beide Sorten. Wir brauchen Curry, wir brauchen Rohrzucker, Salz, Pfeffer und wer Bock hat, noch ein bisschen Muskatnuss und wer es in Richtung weihnachtlich indisch mag, der macht sich ein bisschen Koriander oder Sternanis mit ein. Einfach als und Pulver. Was ist mit Chili? Chili, jeder wie er Bock hat. durch das Kind jetzt nicht so erstmal bei mir außen vor, aber gerne Chili. Und da empfehle ich im letzten Schritt, nee, das sage ich dann, im letzten Schritt. Ne, weil das kannst du jetzt natürlich gerne Chili mit reinmischen, jetzt schon in die Würzmischung, aber dann hast du die Rippe von innen durchweg scharf. Das ist gar nicht mein Fall. Zum Schluss hinten drauf gerne, aber nicht so, dass es nachher nicht mehr das nicht mehr schmeckt, kann ich nicht sagen. Das schmeckt schon. Aber wenn die Spare Rib kalt ist und du denkst in der Gusche, das Ding ist heiß, dann ist zu viel, ne? Also zu scharf sollte, glaube ich, auch nicht sein. Also für mich genau, zumindest genau. Nicht. Deswegen, das Scharfe würde ich nicht in die Gewürzmischung machen. Meine Gewürzmischung ist ein Löffel von jedem. Also was ich jetzt auch gezählt habe, Paprika, Rosenscharf, Edelsüß, Curry, eventuell Koriander, Sternanis und vom Rohrzucker wiederum 2 Löffel. Das Ganze mit dem Mörser klein machen, weil der Rohrzucker ist so ein bisschen grobkörniger. Und dann richtig schön die Rippen einschmieren. Hier kommt es wieder drauf an, worauf man Bock hat. Also wir nehmen Scherrippchen, das sind diese dünneren. Man kann aber auch Fleischrippchen nehmen, das sind die so richtig schön noch Fleisch dran haben, was so gut durchwachsen ist. Stopp! Ich hab's wichtig zu vergessen. Wenn man ein Rippchen kauft, hat das in der Regel unten am Rippchen eine Haut drauf. Eine Fetthaut. Die muss runter. Sonst gelingt dir die gesamte Rippe nicht. Egal ob Fleisch oder Scherrippe. Okay. Wenn du diese Haut drauf lässt, gelingt dir das Essen nicht. Aber warum? Aus welchem Grund? Weil das ist wie eine Fettsehne, die aber quasi als Schicht drauf ist. Die musst du vorher abziehen. Die kannst du wie eine Lederhaut abziehen. Die sogenannte Silberhaut, gerade der Markus. Genau. Ah, okay. Und die geht in der Regel schwer abzuziehen. Ich habe da Hilfsmittel. Ich nehme eine Gabel, die ziehe ich. Also dann nehme ich einen Gabelzacken auf den Knochen, ziehe ich das runter und dann merkt man, wie sich die Haut hebt. Und dann ist es natürlich glitschig, fettig. Dann nehme ich ein Bounty-Tuch, also hier ein. Was ist das? Küchentuch. Ja, so ein Küchentuch, genau. und dadurch ist das halt nicht so glitschig und kann die gesamte Haut von der Rippe ziehen. Und dann schmiere ich das schön ein mit meiner Würzmische und packe das 24 Stunden in den Kühlschrank. Bis maximal 36. Ist eine Erfahrungssache, wie lange am besten ist. Ich kann nur eins sagen, nach 48 Stunden kannst du es wegschmeißen, schmeckt nicht mehr. Das ist vielleicht schlecht geworden. Also so lange darf es dann auch nicht, okay? Genau, weil du machst das ja praktisch in eine Frischhaltefolie, wickelst das ein. Und nach 48, also nach 2 Tagen, 48 Stunden nach 2 Tagen, hat das vielleicht einen Stich, kannst du wegschmeißen. Sei denn, du frierst es ein. Aber dann zieht es auch nicht durch. Okay. Na, du nimmst praktisch dieses, also die Amis sagen Rupp, ne? Oder die Modernen sagen jetzt Rupp, diese Gewürzmischung. Tust das richtig schön einschmieren, ab im Kühlschrank ziehen lassen. Und dann merkst du auch, wie das nimmt eine farbliche Änderung an. Ich kann das immer schwer beschreiben, weil ich ja halt bloß Hobbymacher bin, eigentlich ja Autoschlosser, ne? Du schmierst es schön orange ein, am nächsten Tag kommt das dunkelrot eigentlich aus dem Kühlschrank. Das ist so durchgezogen, da hat es so die Flüssigkeiten aufgenommen, hat die Farbe geändert von dem allen. Und dann kann das ab in den Smoker beziehungsweise viele andere Varianten. Hört sich schon mal sehr interessant an. Ich meine, das ist alles für mich Kauderwelschen. Ich kenne mich damit gar nicht aus, aber ich finde es mal echt interessant. Ja, warum? Das ist doch eigentlich ganz einfach. So, deine Frau mag Spare-Ribs, du nicht. Du ja, doch, ich esse ja mittlerweile auch. Also, das Problem ist ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bisher damit nie befasst. Ich habe immer nur gesagt, so Spare-Ribs, die ich bisher gegessen habe und mal probiert habe, die waren einfach so. Ne? War halt wirklich nicht mein Fall. Okay, zart, aber alles Wahnsinn. Also seitdem mein Nachbar aber wirklich diesen Smoker sich damals oder diesen Weber-Grill hat, der hat ja wirklich gerade dieses Phänomen so, ich probiere alles aus, ne, und tut sich da genauso intensiv mit beschäftigen wie du ja eigentlich, ne? Warum du ja auch so einen Podcast quasi machst. Du kennst dich ja in Kochen und Grillen und weiß nicht, ob Backen auch mit dazu gehört, sag ich mal. Kennst dich aber schon unheimlich gut aus. Ne? Du hast die Feinheiten ja schon mal. Du probierst dran zu schrauben, was geht noch besser, was nicht. Nun, auskennen noch nicht, aber so die. Ja, aber du arbeitest dich in die Materie rein. Ja, genau. Also bei mir ist das so, ich schmeiß was auf den Grill und das muss nachher schmecken. Wenn das nicht schmeckt, ist es halt das Produkt und nicht, weil ich so blöd war zu grillen. So, so mein Nachbar, der hat jetzt auch so, der dann immer sagt, so jetzt gerade im Sommer rum, ich habe da was Neues ausprobiert, kommt mal rüber essen. Und da habe ich momentan, oder das letzte Jahr, so viel geile Sachen essen dürfen, ganz ehrlich, wovor ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, das überhaupt mal zu probieren. Ne, weil ich dann alles schon so, ja, es, glaube ich, trifft nicht meinen Geschmack. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mega genial. Also das ist eine ganz andere Welt, weil wenn du es selber machst und auch wenn du dich damit auskennst und dann verfeinerst, ist es ganz was anderes, wenn du dir, sagen wir mal, Spare Ribs vom Supermarkt holst oder so. Ne, so die sind fertig. Die sind gar nicht so schlecht manchmal. Nee, aber das ist halt schon noch was, für mich noch was anderes. Oder Schichtfleisch hat er letztens gemacht. Super lecker. Und auch dieses Pulled Pork. Ich kenne Pulled Pork halt immer nur für den Schweinepreis, sag ich mal, auf Flohmärkten oder wenn wir hier halt auf okay. Trödelmärkten oder sonst irgendwas sind. Ja, die sind wirklich schweineteuer. Muss man ganz ehrlich sagen. Ne, und für den Preis dann auch nicht gerechtfertigt vom Geschmack her, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Wortwitz, ne? Pulled Pork, ja. Schweinepreis, schweineteuer. Ja, ja, du kriegst halt, ja, aber du kriegst halt Pulled Pork im Supermarkt, weißt du, was du in der Mikrowelle auf, was du in der Mikrowelle warm machen kannst. Das ist kein Pulled Pork, ist ein Leber. Nee. Ja, geh mal in Aldi. Nee. Geh mal in Aldi, da gibt's ein Pulled Pork, das schmeckt so geil. Glaubst du nicht, Mikrowelle. Also, keine Ahnung. Ja, ein super Trinkspiel. Für jedes, ganz ehrlich, von Gérard ein Schnaps. Nee, da wäre ich jetzt schon dermaßen zu. Nee, aber ich glaube, da gibt es dann schon noch Unterschiede. Und wir haben das jetzt hier halt so, jetzt mal kennengelernt vom Nachbarn, weil der sich da wirklich mit beschäftigt und da habe ich so viele leckere Sachen essen dürfen. Ne? Was in mir so ein bisschen den Drang gerade hat, so, ich will das auch können. Ich will das auch probieren. Ja, pass auf, Gérard. Ne? Du kannst das. Du hast jetzt gehört, wie du die Rippchen einlegst. Mhm. Die einzige Hürde ist jetzt eigentlich, du musst Rippchen kaufen gehen. Kannst du morgen machen. Ne? Ja, könnte ich morgen machen, genau. So, und wenn du Rippchen kaufen gehst, musst du Rohrzucker, also Rohrzucker brauchst musst du sowieso, ne, habe ich ja gerade gesagt. Flasche Whisky brauchst du und eine Flasche Barbecue-Soße. Wie sind brauche das? Das hast du doch noch gar nicht erwähnt im Rezept. Kommt. Genau. So. Du kannst doch nicht einfach mit Neuem kommen, das geht doch nicht. Ja doch, geht. Pass mal auf. Die Ellie. Schöne Grüße an Ellie. Hat gesagt, ich will einen Schnaps trinken. Trink einen Schnaps. Würde genau. Mal kurz runterflitzen in den Tiefkühler. Ich habe da nämlich ein Zipro stehen von Griechen. Den habe ich von meiner Frau zum Geburtstag. Ah. Nein, nicht von meiner Frau. Von den Freunden, die mir den Zuss drüben. Der Grillzombie, der hat dann gerade eine gute Idee. Der schrieb gerade, komm, los Gérard, wir machen ein Gérard-Obi-Bingo. Na komm, ich bin einfach mal so spontan. Wenn ich jetzt in der laufenden Aufnahme noch fünfmal was hatte ich jetzt eben? Ganz ehrlich sagen sollte, gibt's eine Pin von mir, aber keine Cash-Frequenz-Pin, sondern ich habe auch eigene demnächst in der Mache, die werden wahrscheinlich demnächst ankommen. Dann gibt's ganz eine Pin ehrlich? Von mir. Ja, genau. Hast du jetzt so gedacht, weil ich ganz scheiße. ganz ehrlich mal, ne? Ja, ganz ehrlich mal, ja. Das ist so schön hier gerade. Sag mal, wollen wir das dem Klaus schicken und einfach mal eine Raucherbalkon-Folge draus machen? Ach, wir können auch eine Raucherbalkon-Folge draus machen. Ich bin da nicht so wirklich. Ich glaube, dass das in eine andere Richtung geht, da wir da bei der Cash-Frequenz machen können. Ich glaube, für einen Raucherbalkon wäre das super. Gut, ich gehe ein Zipro holen. Ganz ehrlich, bis gleich. Dann hätte ich ja schon zweimal gesagt, geht ja nicht. Die anderen dürfen sich doch gerne ein bisschen mehr mit einbringen, wenn ihr möchtet, oder andere Themen ansprechen. Wir sind jetzt hier nicht so auf. Oh Gott, da könnte der Richtige. Hallo Stefan. Ich habe das noch gehört. Ganz ehrlich? Oder sind wir schon mal zweimal? Verdammt. Der Obi ist gerade Schnaps holen. Und wir machen hier gerade ein Bingo. Machen hier gerade ein Bingo. Also wenn ich darf frei reden, ja? Ja, es ist wohl eine Aufnahme, wird auf dem Raucherbalkon wahrscheinlich veröffentlicht, aber du dürftest frei reden, ja. Nicht, dass ich mich wieder in die Nesseln irgendwo setze. Das ist ja dein Jucken, was du nachher hast. Warum denn in die Nesseln setzen? Da passiert doch nichts hier. Die DSGVO macht's möglich. So, und was für ein Bingo? Ein Gerard Obi Bingo. Du kannst den Chat nicht mehr lesen, ne? Schade, wenn dann... Soll ich sagen? Ja, sag du es mal. Wenn ich jetzt nochmal sag, bin ich schon beim dritten Mal und... Also Gerard sagt ja andauernd, ganz ehrlich zwischendurch, und wenn genau. Er hat angelobt, wenn er das jetzt noch 5-mal sagt, wovon 2-mal schon weg sind, wenn er das noch 3-mal sagt, dann gibt's einen Preis von Gerard, und zwar einen Pin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird er auf jeden Fall toppen. Wahrscheinlich, ich hätte das vermutlich auf 10-mal hochsetzen sollen. Ehrlich? Vielleicht. Jetzt so kurz hintereinander funktioniert das nicht. Da bin ich mir ganz ehrlich sicher, dass du das schaffst. Ja, wahrscheinlich, ja. Du musst ihm einfach in Redeflow lassen, das darf keiner unterbrechen und so weiter. Wenn er länger als 5 Minuten redet, dann kommt auf jeden Fall das. Ja, genau. Nachher nicht drüber nachdenken. Eben, genau. Ja. Ja, die PIN kommt auf jeden Fall noch. Ich denke noch, dass man noch so zwei Wochen warten muss. Also die Chinesen sind nicht so schnell momentan. Ja, das liegt mit dem Embargo zusammen. Ja, die sind schon am Produzieren. Also da, die Info habe ich schon. Am Produzieren sind. Ich habe auch schon erste Fotos gesehen. Aber die sind halt noch nicht ganz fertig. Wir haben eigentlich gedacht, dass das bis jetzt zum Wochenende klappen würde, zum Event in Niederoberstein, aber klappt doch nicht so ganz. Also wir haben zumindest noch keine Versandmitteilung, von daher. Mir ist das ideal, Hauptsache die sind bis Kassel fertig, der Rest ist mir egal. Also ist es dort postalisch auch irgendwie ein nicht nur bei dir. Nee, ist nicht nur bei mir. Da zieht sich grenzenlos einer durch. Einer geht noch rein. Ich bin zurück. Ich habe hier ein Zipro. Zipro ist der bessere Uso. Oh, für meine guten Freunde. Nein, für meine allerbesten Freunde. Ja, genau. Ich glaube auch für die allerbesten. Ein Zipro. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, hier kam gerade die Frage, wo der Palk steckt. Der Palk, der ist lieber grillen. Ja, aber nur, weil der bei dir nicht eingeladen wird, habe ich gehört. Ich habe, nein, das lassen wir lieber, ne? Der Palk kommt nicht, deswegen bin ich hier heute nicht als das Geo-Gedöns. Heute bin ich die richtige. So, was machen eure eingelegten Rips, Leute? Wie sehen die aus? Guckt mal im Kühlschrank. Guck mal, dafür muss ich erstmal Rips kaufen. Live-Show. Was für Dinger? Blo, pass auf. Also, die Spare Rips, die geschälten Rippchen, haben gerade eine Gewürzmischung bekommen und die haben wir gestern in den Kühlschrank gelegt. Und jetzt guckt ihr alle mal nach, was die machen. Ding, ding, ding. Umbaupausen, Musik. Genau, und jetzt machen wir nicht die Musik, die ich nicht hören möchte. Dieser Zipro, der hat Eiskristalle. Sehr geil. Kennt ihr das? Den Schnaps so? Nee. Nee? Ja, dann war er nicht kalt genug. Oh. So, pass Elms auf. Elmshorn. Was, Elmshorn? Elmshorn. Oh, der Schnaps ist geil. Hammer. So, oh, also Hammer. Die Gerichteküche. Wir nehmen unsere Spare Ribs raus und freuen uns und sind richtig geil drauf, weil wir super geile Spare Ribs haben, die wir mit der Gewürzmischung eingeschmiert haben. Und was machen wir jetzt damit? Gerard hat das Problem, der hat keinen Smoker. Genau. Blo hat das Problem, der hat nur einen Herd. Ich habe einen Räucherofen. Arne hat das Problem, der hat eigentlich nur einen dicken Kugelbauch. Ja, also pass auf. Also es gibt drei Sachen. Mit zwei Sachen geht. Ich in meinem Smoker habe eine Glasschale, die kann ich zumachen, da hole ich alle Rippchen rein, so wie sie sind. Den Smoker habe ich mir vorher natürlich mit Hitze angemacht, habe ungefähr zwischen 90 und 110 Grad, die habe ich konstant im großen Ofen in der Röhre. Und dasselbe könnt ihr aber nachempfinden. Sprich, ihr packt die Schälrippchen in Alufolie. Ich bin übrigens ein Alufoliengegner, aber das wollen wir jetzt nicht auswerten. Ihr packt die Sperrips in Alufolie, wickelt die schön ein und jetzt kommt es darauf an, dass ihr die dicht einwickelt. Das heißt, wenn die Flüssigkeit entwickeln, darf die nicht rauslaufen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Okay. Also damit der Saft dann immer noch drin bleibt, damit er dann gleich mit dem Garen oder was immer noch dann... Deswegen machst du, also Gerard, du, der das jetzt im Herd machen muss, weil du keinen Smoker hast. Ja, aber das ist mit dem Räucherofen. Kriegst du das nicht auch hin? Ist das nicht vom Prinzip her gleich? Kriegst du denn fast die Temperatur? Weiß ich nicht, aber ein Versuch wäre doch wert, oder? Ja, okay, dann pack es da rein. Packe aber dann jede Rippe in eine Alufolie. Okay. Weil du wirst sehen, nach ungefähr 45 Minuten, 50 Minuten, wirst du sehen, wie sich diese Alufolie, wie die sich aufbläht. Dann sind wir nämlich in dem Bereich, wo die Spare Rib, also wo die dieses Schälrippchen sich anfängt zu garen, wo die der Sud anfängt zu kochen. So lange, weil wir ja dieses kalte Rippchen reinpacken in einen Niedertemperaturofen. Also wir haben eigentlich nicht viel Hitze mit 90 Grad. Das ist nicht dolle. Normalerweise, wenn du den Ofen anmachst, hast du 180 bis 200 Grad. Oder wie machst du deine Brötchen im Herd zu Hause? Machst 180 Grad, ne? Keine Ahnung, müsste ich meinen Bäcker fragen. Ich gehe die morgens immer frisch holen. Du machst so bestimmt mal ein Tiefkühlbrötchen in den Herd, oder? Ja, aber die gehen nochmal so auf. 180 Grad, oder? Ja, klar. Ja, genau, siehst du. Und das machen wir mit den Rippchen nicht, weil wir wollen ja zartes Fleisch haben. Okay. Ja? Also bei niedriger Temperatur quasi genau. Fertig gar. Wenn du ganz viel Zeit hast, dann machst du sogar bloß 60 bis 70 Grad über 3-4 Stunden. Alter, ich wollte mir einen Gasgrill kaufen, weil ich keine Zeit habe. gut, dann packst du es da rein mit meinen 90 bis 110 Grad und gibst dem Ganzen ein Stündchen. Und Gerard, du kommst nicht drum rum, bei Spare Ribs Geduld zu haben. Du kannst schneller Spare Ribs haben, du kannst langsamer haben. Die schnellen 1,5 Stunden bist du fertig, die langsamen 3, 4, 5 Stunden. Das ist Fakt. Ansonsten kriegst du im Leben keine geile Spare Ribs hin. Okay. Das habe ich jetzt gemerkt bei meinem Nachbarn, ne? Das wirklich lecker schmeckt, das braucht auch Zeit. Ne? Das ist wirklich so. Ich meine, ich persönlich hätte da keine Lust, auch keinen Nerv so, muss ich ganz ehrlich sagen, da so ein Pulled Pork da 12, 13, 14 Stunden auf meinem Grill zu lassen, weil ich habe ja jetzt Hunger und nicht in 2 Tagen. Wer weiß denn, ob ich noch in 2 Tagen wirklich noch Lust habe auf dieses Zeug. Ja, ist doch so. Der sitzt da, der macht abends dann den Grill an und sagt zu mir, ja, morgen Abend sind die fertig. Ich so, dann machst du jetzt den Grill schon an? Ja. Und dann gehst du irgendwann abends auf Toilette, so um 5 Uhr morgens und guckst so, da brennt ja immer noch nicht. Da sitzt der immer noch wirklich mit eingepackter Decke vor seinem Grill und ist am Gucken, dass dieses Pulled Pork wirklich, weil es ja kein, das ist ja nun wirklich, da darf ja keine 5 Grad Temperaturunterschied haben, so ungefähr. Ne? So wie in den Büchern ja, steht. Ne? So, ja, aber mach das mal über 13, 14 Stunden, wenn du dich damit nicht auskennst. Also gerade die ersten 3 Wochen. Du merkst das schon, so die ersten 2 Mal, wo der das gemacht hat, waren auch schon lecker, aber wo der das wirklich so richtig drauf hatte, ne, und sich dann auch mit den Gegebenheiten so, okay, mal andere Holzspäne, mal andere Kohle benutzt, ne, und merkst du schon noch irgendwo, also ich bild mir das zumindest ein, dass du den Unterschied merkst. Ja, klar. Wie ich gesagt habe, also ich habe den Smoker jetzt 2 Jahre und die ersten Ergebnisse waren Schuhsohle. Schuhsohle, ja. Definitiv Schuhsohle. Auch wenn ich mich gefreut habe, ich habe Rind gemacht. Heute könnte ich heulen, dass ich den Leuten sowas angeboten habe. Ne? Schuhsohle, ne? Ich muss mich damit mal beschäftigen. Wir haben uns ja letztes Jahr wo wir den Bob besucht haben, so außerhalb der Reihe, mal außer vom Bob zum Sommerfest, hat der uns ja einen Räucherofen angeboten, den meine Frau direkt gerne angenommen hat. Ja, der steht jetzt hier, ist noch nicht ein einziges Mal gebraucht worden. Und meine Frau wollte ihn unbedingt haben. Aber ich muss den, glaube ich, also dieses Jahr werden wir ihn mal ausprobieren. Aber das ist halt auch so, gerade so Räucher, das ist auch so eine, was für Chips nämlich, was für, da gibt's ja, du kannst ja auch in jedem Baumarkt fahren, dann gibt es da im Endeffekt extra für Fisch so Räucherspäne. Ne, also wenn du fragst, was für Chips, ich habe hier Krusty Krok aus dem Lidl, steht Paprika und gesalzen oben, ist sehr lecker. Darauf habe ich jetzt gewartet, genau darauf. Ich dachte eher, ich nehme die Gemüseschips, weil die sonst eh keiner isst, kannst du die wenigstens zum Anfeuern benutzen. Nein, nur Spaß. Aber das ist auch so eine Sache für sich. Ne? Also meine Frau ist halt wirklich gern oder ist halt wirklich so ein Fan vom geräucherten Fisch. So, damit kannst du mich jetzt nicht wirklich mit rauslocken. Das ist so gar nicht mein Ding. Kann ich empfehlen, die Internetseite VF Angelsport. Okay. Es hört sich nach Angeln an, aber eigentlich geht es da nur ums Räuchern. Ah, okay. Weil Fischen, Räuchern. Ja, aber wir sind ja auch noch. Ganz zufällig ist ungefähr 15 Kilometer von hier das Lager. Okay. Weißt du, was das Geile ist? Ja, wir haben schon so viele Links genannt und keiner sagt dazu, was, die darf sich da Klaus sich nach alle raussuchen. Ach, die schicken mir den Klaus, oder? Kriegst du die doch auf der Reihe? Ja, ich denke schon. Ja, aber das ist ja auch, weil du hast da wirklich Bock drauf und den Räucherofen, den wir kriegen, der ist wirklich gute Qualitäten, der haben wir wirklich für einen spottgünstigen Preis von Bob bekommen. Okay. Ne, aber ja, pass auf, wir beenden erstmal die Sperrips. Genau, dann beende erstmal die Sperrips, genau. Wo waren wir stehen? Unsere Sperrips sind jetzt bei dir im Ofen bei 100 Grad, ungefähr 90 bis 100 Grad, sind im Ofen eine Stunde. Und jetzt sind wir. Du nimmst sie raus, machst das Alufolchen auf und siehst, oh, das Fleisch ist ganz, ganz geschrumpft, der Knochen guckt raus und es fällt eigentlich runter. Das heißt, du kannst den Knochen eigentlich rausziehen. Ne? So muss dein Sperrip sein, oder? Hey, das hört sich gerade so an, als hätte ich Idealgewicht. Ja, das auch. Ich bin dabei. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja. Knochen ja. Vom Fleisch fallen. Beim Eisbein ist das geil, beim Sperrip muss das auf jeden Fall. So am besten noch beim Rausholen, so, ne? Wir hatten das beim letzten Mal beim Nachbarn hatten wir das. Dann hat er das gerade auf den Teller getan, das Fleisch fiel schon vom Knochen ab und wir haben noch nicht mal die Gabel angesetzt, so ungefähr. Ja, genau, genau. Das ist schon mega. So, und jetzt hast du eine Stunde gehabt, den Sperrips beim Inter-Alu-Folie im Solarium gar werden zuzugucken und hast nichts gemacht. Und das war Solarium. Ja, na klar, der Herd, ne? Und das war der Fehler, weil du hättest die Zeit ganz anders verwenden können. Wir brauchen, pass auf, wir nehmen in ein Glas, ich sag mal für die Familie Sperrips ein Kilo, hä? Passt, ne? Ich erhöhe mal auf 2. Ja, ja, okay. Da ist ja nichts dran. Doch, an richtigen Sperrips ist viel dran. Folgendes, wir brauchen ein Glas, was ungefähr 300 Milliliter fasst. Also ein normales Glas, ne? Wie die Cola-Dose. Ja. So, 2 Löffel roher Zucker, ungefähr 2 gute Löffel Honig und danach kommt das halbe Glas voll Whisky. Ich nehme hier gerne von Jim Beam den Kirschbourbon. Ich glaube Kirschbourbon heißt er. Sag ich das richtig? Kirschbourbon? Ja, bestimmt. Jedenfalls Jim Beam Whisky nehme ich gerne. Und fülle dann das Glas mit dem Rest Barbecue-Soße auf. Deswegen habe ich gesagt, du brauchst Barbecue-Soße. Und das kannst du in der halben Stunde schön umrühren und machen, bis sich alles aufgelöst hat. Es dauert wirklich eine halbe Stunde, kannst du glauben, bis der Rohrzucker und alles sich da drin aufgelöst hat. Okay. Immer schön rühren. Und dann kommt nämlich der Trick, jetzt machst du eigentlich erst das Bärrib. Vorher hast du ein Rippchen, wie du es von Mutti kennst. Kennt ihr, also bei uns in der DDR war es halt so, Mama hat Rippchen gemacht. Dann gab es halt Rippchen aus der Pfanne, die waren echt geil, die sind auch vom Knochen gefallen, gab es Rippchen mit Soße, Kartoffeln dazu. Und der Amerikaner, der hat ja jetzt eigentlich erst die Spare Rib gebracht, ne, du brauchst nichts dazu, frisst einfach bloß das Fleisch. Okay. Ja, ich kenne das, also ich persönlich kenne das von der Kindheit halt gar nicht oder so, ne? Ach, habt ihr nicht, also Rippchen war ja arme Leute essen bei uns früher. Okay, also dann hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Was gekostet? Ne? Dieses Scherrippchen ist ja eigentlich Knochen mit wenig Fleisch dran. Wie Arne vorhin gesagt hat, der ist ja nichts dran. Hat er recht. Ne, und das Spare-Rib ist ja eigentlich so, dass man das gar Und deswegen hauen wir jetzt die Marinade drauf. Und jetzt kommt halt in der Punkt, dein Ofen, den heizt du jetzt vor auf mindestens 180 Grad. Na? Unter Oberhitze keine Umluft, bitte. Okay. Weil jetzt wird es tropfend, stinkend und eklig. Aber genau das macht eigentlich das Ergebnis von unseren Spareribs. Ich mache das auf dem Smoker. Björn macht das auf dem Holzkohlegrill. Ne, so wie man das halt braucht. Auf dem Elektrogrill kannst du die ganze Sache vergessen. Das ist nicht hin. Ne? Ich heize meinen Smoker heizt sich mit voller Holzkohle jetzt vor. Also ich hau das Ding voll, wie du gesagt hast vorhin, Gerard. Eine halbe Tüte Holzkohle einfach rauf. Nee, ich muss jetzt aufhören, den Chat zu lesen. Also, Gerard, du machst 180 bis 200 Grad in deinem Herd jetzt, Ober-Unterhitze. Ja. Unten ein Tropfgefäß, sprich, wie heißt das, das Backblech, damit du deinen Ofen nicht so einsauen musst, ne? Und dann, dann in deinem Fall schmierst du die mit dieser Marinade, die ich dir gerade erzählt, schmierst du die ein und dann kommen die in den Ofen. Und du lässt die ungefähr, naja, ich würde die im Ofen lassen, bei deinem Ofen, ich würde die 10 Minuten drinnen lassen. Dann rutzen die einmal so richtig an. Das heißt, du siehst dann Blasen kommen oben, unten. Kennt ihr das, wenn so Blasen kommen? Durch die Hitze? So dieses Blubbern? Oh, alle umgefallen. Ja, ne, ich bin noch hier. Ah, okay. auf dem Grill bei mir mache ich es halt, ich mache Holzkohle vom Feinsten rauf, mache richtig Hitze, pinsel die einmal ein, leg die mit der eingepinselten Schicht drauf, lass die einmal richtig geil anbrennen, pinsel die andere Seite ein, dreh die einmal um und lass die richtig anbrennen und dann kommen die in meine Glasschale zurück. Und dann habe ich das perfekte Spare Rib. Und so kannst du das im Ofen machen, du pinselst die ein und du pinselst die gleich von beiden Seiten ein. Ober-Unterhitze 180 bis 200 Grad. Legst sie auf den Rost, wo du Brötchen sonst machst, machst unten dein Backblech rein, dass das runtertropfen kann und hast du perfektes Bärs. Butterzart, eine Schmach, ein Glas Wein dazu, fertig. Hm. Dann werde ich meiner Frau nachher mal vorschlagen, genau diese Folge zu hören, sich das zu notieren. Gerard, kannst du auch selber. Genau, ja, könnte ich. Wenn der Arne das kann, dann kann das der Gerard auch. Der hat nicht gesagt, dass er das auch kann. Er hat nur gesagt, ich könnte das. Ich kann das auch. Für den Markus, Markus, ich würde in die Marinade, würde ich Buccioloquia machen. Ich habe ja Buccio-wat? Buccioloquia oder Baccioloquia ist praktisch eine sehr, sehr scharfe Chili. Die möchtest du aber mit Handschuhe anfassen. Die kann gar nicht schärfer sein, wie das, was der Grillzombie mir damals auf den Klönschnack gegeben hat. Der Markus ist ja der Grillzombie. Boah. Naja, weiß ich. Aber das kann nicht schärfer sein, wie das, was ich damals von dem in die Tüte gekriegt habe. Das ja, Zeug war cool. Einmal kurz dran geschnüffelt, geheult. Ey, der hat zu mir gesagt, immer, sei da ganz, ganz vorsichtig mit. Ja. Komm, so scharf können die Chilis gar nicht sein. Ja, genau. Und dann haben wir das erstmal im Thermomix, haben wir hier Chili con Carne gemacht. Und dann habe ich da ja, was von reingetan von der Chili. Da war das erste, das war wirklich das erste Mal, dass ich ein Chili wegschmeißen musste. Weil ich es einfach nicht essen konnte. Weil es nur noch heiß im Mund war, ne? Ja, es ging wirklich nicht. Und ich habe nicht viel von den Chilis benutzt, die der Markus mir gegeben hat. Ja. Also für meine Verhältnisse nicht viel. Aber ja, das warum war wirklich man schon. Auch nicht auf mich. Markus, was waren das für Chilis? Ja, ich glaube, das waren sogar Boots. Ja, also da wäre ich auch vorsichtig. Also ich habe das gemacht mit den Butz draußen auf dem Kessel und ich habe die Butz mit meinen, kennst du das, wenn du so, die sind wirklich mini, die sehen so verschrumpelt aus. Das sind praktisch Paprikas, die sehen aus, als wären die eigentlich, als wären die eingegangen. Die sind so schrumpelig ein bisschen. Mhm. Ich hatte gelbe und habe die mit meinen Daumennägeln geteilt. So eigentlich aufgebrochen. Größte Fehler, den ich machen konnte, weil diese Daumennägel bei jedem Mal Hände waschen, zwei Wochen später noch, die haben mir so gebrannt, ich dachte, nein, wieder. Immer Handschuhe, ehrlich. Oder halt mit einem Messer schneiden. Ich habe die so genommen wie so eine Nuss durchgeteilt. Oh. Ja, und bei jedem mal Hände waschen und noch zwei, wirklich ungelogen, 2 Wochen später noch, wenn da Wasser rankam, hat das unter den Nägeln wieder gebrannt. Es war wie taub. Oh Gott. Also ich glaube, ich habe ja damals aus der Tüte von Markus, die ich kriegte, habe ich mir die grüne rausgesucht, weil ich dachte so, die grüne kann nicht so scharf sein wie die rote. Einfach so, ja, weißt du, vom Grundprinzip her eigentlich so, ne? Ah, grün kann nicht so scharf sein wie rot. Nee, aber das war keine Blut. Ich weiß nicht, weil das war nee, auf jeden Fall war für mich scharf genug. Gerard, bei Chilis musst du aufhören, in Farben zu denken. Da musst du ins Grill denken. Ja, trotzdem ist für mich, ja, du hörst aber nicht auf. Wenn du so eine Chili hast, denkst du immer so, rot ist das scharfe, grün müsste ja was milder sein. Das ist einfach, oder? Jetzt mal ehrlich. Nee, grün ist. Ja, grün ist. Ja, sieht nicht so gefährlich aus wie rot. Ja, genau. Und das haut dich weg. Ja. Na? Habe ich dann auch gemerkt, ja. Deswegen sind Jalapenos sehr grün, ne? Danach haben wir sparsam benutzt und haben aus den restlichen Chilis haben wir Chilisalz gemacht. Und das wird hier regelmäßig benutzt. Also da muss ich sagen, und das ist cooler Zeug. Übrigens auch im Thermomix gemacht. Wenn du weiter über den Thermomix redest, komme ich selber noch auf die Idee, mir so ein Ding zu kaufen. Ist ja nicht schlimm genug, dass ich mir die Tage jetzt schon für 200 Euro eine Eismaschine gekauft habe. Hey, herzlichen Glückwunsch. Hättest du mit dem Thermomix auch machen können. Nein. Ich glaube nicht. Ja, doch. Die Eismaschine kann bis minus 20 Grad von jetzt auf gleich. Ich gehe mal in die Tiefkühltruhe und hole mir ein Eis raus. Da muss ich nicht so viel Rumpferdefanzen machen. Das Spiel können wir jetzt gerne nochmal spielen. Aufgrund dessen, dass ich eine Milchunverträglichkeit habe, bin ich auf Fruchteis angewiesen. Das meiste, was du an Fruchteis bekommst, ist Zitrone oder Mango. So nach 3-4 Tagen hängt es jetzt in den Ohren raus. Ah, okay. Aber wir machen mit dem Thermomix immer im Endeffekt, das wird einfach so, da gibt es ja diese Eiswürfel und dann machst du da irgendwie gefrorene Früchte rein. Zack, das ist kein richtiges Eis, aber kommt dem Ganzen eigentlich schon ganz gut nah. Also, so machen wir das immer bis jetzt. Wenn wir wirklich gerade mal Lust haben, so als kleinen Nachtisch zwischendurch. Ist dann auch in 3-4 Minuten fertig und gut ist. Aber so an so einer Eismaschine hätte ich auch noch Spaß dran. Das kann ich mir vorstellen, Gerard. Ja, doch. Ich bin unheimlich. Für mich könnte es auch das ganze Jahr über Eis geben, ganz ehrlich. Ich bin todtraurig, wenn im Winter die Eisdielen zu haben. Ja. Und ich verstehe das einfach nicht. Aber ich sehe dich immer nur mit Bierflasche in der Hand. Deswegen habe ich. Ja, das ist nach dem Eisessen. Und Kippe. Deswegen habe ich mir tatsächlich diese Eismaschine geholt, weil die soll ein sehr, sehr gutes Eis machen. Also ist seit 1-2 Jahren immer wieder Testsieger. Und das Coole ist halt, bei vielen hast du halt das Problem, bei den Dingern, die du vorkühlen musst, wenn es zu flüssig ist, hast du manchmal das Problem, dass es nicht richtig durchfriert, ja, also nicht richtig in diese Eiskonsistenz kommt. Und bei der Maschine kannst du halt auch Saft nehmen. Also du kannst egal welchen Fruchtsaft nehmen, da reinkippen. Rein theoretisch könntest du auch Bier nehmen und da reinkippen. Eisbier. Ja, Bier-Eis. Eisbier. Eisbier. Mhm. Hört sich auch nicht so verkehrt an. So, also, ja. Herrentag. Genau, Herrentag, ja. Prost, Jungs. Prost. Oh. Der Björn, der ist total leise, der sagt gar nichts mehr hier. Der hört einfach nur zu. Das ist Herrentag. Nicole hängt schon an. Nee, was? Es ist Herrentag. Ich habe nichts gesagt. Für die Shownotes habe ich hier mal den Link von der Eismaschine reingestellt. Viel Spaß beim Shownotes. Sauber, aber wirklich schon mal einen Link für die Shownotes. Guck mal, aber alle sind alle leise. Der Arne spricht übrigens noch mit, der Björn ist ganz still. Der Embo und der Dirk ist auch ganz still. Ja, ich habe es ja jetzt mittlerweile hingekriegt, dass mein Teamspeak wieder vernünftig funktioniert. Das hat ja die ganze Zeit Aussetzer gehabt. Das hat mir hier die ganze Zeit rein, raus. Kann auch schön sein am Herrentag. Oh, Gerard. Entschuldigung, der musste sein. Emmon sagt, dass er Hunger hat. Du musst dringend raus was essen. Emmon, was gibt's zu essen? Schreib's hin und erzähl's ein. Eigentlich darf ich gar nichts essen. Ich versuche vom Gewicht runterzukommen und ihr quatscht die ganze Zeit nur über Essen. Ja, das ist echt nicht ist geil, ne? Ja, das voll drauf. Wir machen hier irgendwann. Bin ich ja raus, bin ich ja ehrlich. Ist nicht meine Welt. Ich bin eher der Filet-Typ. Ja, Danke. Endlich mal einer, der zu Rechten kommt, oder wie man das nennt. Ich wollte dich gerade zum Grillen einladen. Jetzt lasse ich das. So. Oh, der feine. Rechte gehen auch, aber wie gesagt, ich bin nicht so der Knochenknabber. Da habe ich keinen Spaß an uns. Der Knochenknabberer. Ich bin doch kein T-Rex. Stundenlang macht der erzählt, ich habe das Ding jetzt 12 Stunden auf dem Grill gesagt, okay. Ja, ist doch egal, aber du kommst jetzt zum Grillen, also ist das, bist du hier, bist schon fertig, ist doch egal, wie lange man vor dem Grill gesessen hat, also meine Frau beziehungsweise vom Grill gesessen hat. Ja, wenn ich eingeladen werde, ich probiere das, also ist das nicht, ich esse ja alles Fleisch. Wir wohnen ja nicht weit auseinander, wir müssen da irgendwann mal einen Abend draus machen. Oder apropos, so. Ich probiere alles Fleisch, ne? Ich habe von meinen besten Freunden, habe ich eine Beziehung. Du hast Freunde? Ja. Krass. Eine Büchse Surströmming geschenkt bekommen. Ein was? Wow. Ein Surströmming. Okay, da muss ich mich mal abholen. Was ist das? Kann ich gerade gar nichts mit anfangen. Es ist, also dieser Fisch, der dort drin ist, der ist ungefähr schon. Nein, bitte nicht. Ist der schon 2 Jahre her? Sei ruhig. Ach nee. Das ist nicht das dieser norwegische Dosenfisch, oder? Ja, genau. Und der Ach du Scheiße. Und der wird am 1. Donnerstag im August in die Dose abgefüllt und kehrt dann dort weiter. Hast du diese Dose aufgemacht? Diese Dose steht bei mir in der Küche und die sieht aus, als wenn sie jeden Moment explodiert. Denn die Böden unten und oben wölben sich nach außen. Ich gebe dir einen ganz guten Tipp, lieber Obi. Wenn du in deinem Haus noch... Zugticket, kommst hierher und wir machen eine Vlog-Folge draus. Ja, wenn du dein Haus aber gerne noch behalten möchtest... Und in diesem Haus noch weiter wohnen würdest, such dir irgendwo draußen eine Stelle, wo du diese verdammte Dose aufmachst. Ganz ehrlich. Nein, natürlich mache ich das draußen, aber ja. Ich werde der erste Surströmming Koster sein, der das so macht, wie das eigentlich gegessen wird. Ich will gar nicht wissen, wie das normal gegessen wird. Also ich möchte das natürlich, werde ich das filmen. Ne? Weil Spaß pur, ne? Aber nee, das ist kein Spaß mehr. Du brauchst einfach nur Ton. Du brauchst einfach nur zur Nordseetaufe zu kommen. Kiki bringt jedes Mal diesen Stinkefisch mit und macht ihn. Nein, ich möchte es aber so machen, wie die das essen. Zum Beispiel ist der Unterschied, dieser Fisch wird dann mit kaltem Wasser übergossen beim Aufmachen. Ne? Dass du schon mal diesen Geruch nicht hast. Und dann kommt der auf Kartoffel mit roten Zwiebeln und soll wunderbar schmecken. Ja, das machen die auch immer. Ja, genau. Und das ist genau das, möchte ich gerne machen. Ich möchte nicht, wie die alle, die kotzen da in YouTube und so. Das will ich gar nicht. Sondern ich will das einfach mal ausprobieren, wie das schmeckt. Denn, ja, da kommt eine Folge zu. Also Kiki bringt immer so einen Stinkekram mit. Der hat nicht nur diese Surström-Dose, der hat auch noch andere schöne Sachen dort. Trockenen Fisch da und Hai. Der hat auch dieses Haizeug, was du da unter den Dings da lufttrocknend da nimmst. Das schmeckt auch ganz merkwürdig, das Zeug. Ja, ich hab zu meinem 40. habe ich wirklich super geile Geschenke gekriegt von Palk Asp, Sandra, also unsere Kescher-Crew hier eigentlich. Und die haben mich so überrascht, hätte ich nicht gedacht, meine Frau hat mitgespielt. Ich hab so gedacht, ich krieg gar nichts von denen und die haben organisiert, also gefeiert haben wir bei mir hinten auf dem Grundstück, ich habe ein bisschen gegrillt und die haben organisiert, an mein Gewächshaus war eine riesengroße Weltkarte und ich, an jedem Geschenk, was sie für mich hatten, war eine Flagge dran. Ne? Ja. Und ich musste an der Flagge erraten, was das für ein Land ist, musste dann in ein Kleberchen, so einen kleinen Post-it heißt das, ne? Postet, ja. Ja, genau. Dann musste ich ans Land machen. Dann habe ich das Geschenk bekommen. Dann durfte ich das schütteln und rütteln und sollte raten, was da drin ist. Und Palk hat halt dann vorgelesen, 3 bis 4 Hinweise, was es sein könnte. Und habe geile Sachen bekommen. Das mache ich nochmal in der Gerüchteküche. Ich habe das alles aufgezeichnet. Die ganze Chose an sich. Und mache das nochmal als Folge, wo das halt. Ja, wo ich meinen Geburtstag, also ein bisschen Resümee. Ja, ich kann das jetzt schlecht beschreiben. Das ist so, weil ich habe bekommen Insekten, dieses Surströmming, Haggis, also hier diese Haggis-Magen. Ja, okay. Ja, alles, weil Palk Weser, ich bin so dieser bekloppte Typ, der alles kosten möchte. Ne? Ja, wenn du schon freiwillig den Fisch essen möchtest, kann ich auch nichts anderes behaupten. Ja, genau, pass auf. Und habe bekommen noch Kaviar aus Russland, echten. Das war hier so ein kleines Ding, 28 Gramm. Ich will auch gar nicht wissen, was es alles gekostet hat. Das wahrscheinlich eher nicht. Ein paar Leute. Und was ich von Palk jetzt noch mir abholen muss, ist dieser Katzenkaffee. Katzenkaffee? Ja, dieser Nein. Kaffee. Dieser Kaffee, wo die Kaffeebohne die Katze frisst, auskackt. Ach komm, du verarsch mich doch gerade. Jetzt mal ehrlich. Ach komm, hör auf. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch, ja. Warum kennt man denn sowas? Was stimmt da mit euch nicht? Ja, mal ganz ehrlich. Das haben die mir bestellt. Also die haben ja echt nur so eine kleine. Es ist nicht viel, aber es ist einfach geil und ich freue mich total drüber. Was ist daran geil, wenn die Katze deine Kaffeebohne auskackt? Du, das also ist der teuerste Kaffee der Welt. Und ich will den mal kosten. Der teuerste Kaffee und der ist halt irgendwie dadurch, dass der halt fermentiert ist durch das Auskoten. Ja. Ja, ich möchte eine Bratwurst, wenn ich dann zu dir komme. Ja, kriegst du gerne. Wenn du eine Dose gelegt hast, mir ist OC oder GC egal. Ich komme auch für beide Seiten. Ferrar, hast du uns Folge Gedöns gehört mit dem Gleiter? Nee, noch nicht. Ich bin mit dem Nachhören echt komplett dann hinten dran. Dann musst du das mal machen, weil da geht es zum Beispiel um fermentierte Eier und Menschenfleisch essen und sowas. Und ich habe halt noch ein anderes Gesicht, ne? Ich merke es gerade, ja. Ja, ich koste halt Zeug. Ne? Also zum Beispiel jetzt ist wieder eine in Peru. Das ist kein Gesicht mehr. Wieso denn? Ich würde so gerne mal Meerschweinchen geräuchert am Spieß essen. Was, ey, meine Frau würde mich nie wieder küssen, wenn die das hören würde. Ja, die muss mich doch nicht küssen. Obwohl. Also Meerschweinchen am Spieß aus dem Räucherofen. Es kann doch nicht geiler sein. Es ist doch kein Nick hier, oder? Du bist doch voll der Kinderschreck, jetzt mal ehrlich. Nein, warum? Doch. Das sind Haustiere. Das ist doch kein Haustier. Mama, wo ist mein Meerschweinchen? So ein Meerschweinchen. Das sind auch nur Haustiere Peru, bei dir zu Hause. In Peru gibt es das an jedem Imbiss. Ohne Witz. Eben. Ja, aber die frittieren ja auch alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte mal einen Kollegen, der hatte nur Haustiere an seine Tochter gegeben, die er nachher auch essen konnte. Das ist geil. Papa, wo ist mein Meerschweinchen? Warte mal eben kurz, ich muss gucken in den Räucherofen. Warte kurz. Ach, ihr seid gemein. Aber jedenfalls habe ich, also, ich glaube, ich warte, ich suche mal einen Twitter. Ich habe auf Twitter hab ich so ein Titel, was ich alles bekommen habe, weil, Leute, ich weiß, ihr haltet mich für bekloppt, aber Mehlwürmer grillen, es schmeckt echt geil. Also Mehlwürmer und Grillen wäre ich auch nicht abgeneigt, das mal zu probieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es schmeckt echt geil. Da wäre ich nicht abgeneigt. Ich habe aber gerade die Idee, wir fahren ja in den Sommerferien nach Polen. Und das ist 3 Stunden von dir zu Hause entfernt, wo wir hinfahren. Wir müssen ja eh wieder zurück zum Bobson-Bob. Du musst aufpassen. Normalerweise dürfen die nicht eingeführt werden hier. Vielleicht, ich möchte mit dem Obi gern diesen Stinkefisch essen. Oh, das wäre ein Event. Auf jeden Fall. Da würde ich sogar auch nach Peitz kommen. Oh Gott. Wartet mal, ich suche euch jetzt mal das Bild. Damit ihr seht, ich flunker nicht. Das ist echt ernst. Aber ganz ehrlich, also das mit den Kaffeekatzen aus scheiß Boden. Wie viele sind jetzt eigentlich zwischenzeit schon gelaufen, mal so ganz nebenbei? Gerard, was? Die PIN musst du verschicken. 4. Nee, 4. Ich bin jetzt bei 4. Ich hab nachgezählt. Ach doch. Hör auf. Ich war eben, es war 3. Ich war eben bei 2. Das habe ich dann eben noch mal ganz. Ja, habe ich das eben nochmal gesagt? Dann war ich bei 3. Also 2 sind noch da. Ja, genau das. Komm, du lügst doch. Ja, wo bin ich hier für das Bingo zuständig oder die Zuhörer? Da kann ich doch nichts für. Ja, aber ich hab's öfters gehört. Ja, eigentlich brauchst du ja so ein Soundboard, wo du immer so Ding-Dong. Ding-Dong. Warte, ich hab ja noch ein Soundboard. Warte. Die Rupe aus. Wie ist halt immer das Spiel hier? Das ist Tabu oder also die Tröte. Nee, komplett, komm hier. Einfach nur als Zugabe für den Raucherbalkon. Warum spielt der nicht ab? Scheiße. Verdammt. Der spielt das nicht ab. Okay, gibt das keinen. Musst du selber machen. Nee, kann ich nicht selber machen. kriege ich also so schnell nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, wohin gelaufen ist das Ganze. Wahrscheinlich irgendwo mein Papierkorb oder so, aber das finde ich auch so schnell nicht mehr. Wahrscheinlich eh schon gelöscht. Schade, war eigentlich eine ganz tolle Sounddatei. Aber vielleicht mag der Obi, aber der Palk fehlt, sonst könnten die dann nochmal live einsprechen. Ich habe jetzt einen Link runtergemacht für dieses Bild, was ich alles bekomme. Also super geil. Also für jedes Land war immer der typische Lebensmittel. Und ich musste halt erraten, was das für ein Lebensmittel war. Das war eine Riesendose. Die kleine gab es leider nicht. ich kenne die nur als kleine flache Dose, wie so die Thunfischdosen. Ja, genau, das ist die große, weil es die kleine nicht gab. Ach du Scheiße. Und zum Beispiel der Tomatensaft hinten, der ist aus Texas und der ist feurig scharf und ja, da musste ich halt Texas erraten. Ah, okay. Dann zum Haggis musste ich halt Schottland erraten. Wo ist denn der Haggis? Haggis ist neben Oscars Sösterling. Ach da, okay. Gibt es dann auch schon eine Dose. Französische Weine, da musste ich halt Frankreich erraten. Und dann kam halt so das anders. Also war der wenigstens gnädig, ne? In dem Orangenglas, das ist vom Griechen, das ist Kopanisti. Musste ich halt Kopanisti erraten. Ne? Das ist guck mal, Mozartkugel. Ja, wo kommen die her? Na? Salzburg. Ja. Sicher, muss ich das Land erraten. Zumindest die Originalen. Die gibt es ja auch in zig verschiedenen Arten, habe ich gelernt. Wirklich, also das Allergeilste. Salzburger Nockel? Nee. Das Allergeilste auf diesem Bild, was du siehst, ist diese kleine Dose Kaffee über dem Haggis. Gerard, du meinst die Mozartkugeln? Ja, meine ich ja die Mozartkugeln. Die kommen aus Salzburg. Die Originalen. Und ich habe noch nie so einen Kaviar gegessen. Also den Kaviar in den Börsen Supermarkt gibt, kannst du alles vergessen. Bist du das nicht, Gerard? Doch, nee, ich habe vergessen, Cola nachzuschütten. Ach so, okay. Kaviar, muss ich ganz ehrlich sagen, war. Ich bin aber nicht dieser Fischfreund. Ich weiß noch nicht, warum ich mir Fischeier in den Mund schieben sollte. Also, Weil wir ja eigene Hühner haben. Nee, probiert. Ich mache mein Hühnerei Sonntag, meine Frau macht mir immer zwei. Halb durch, also praktisch das Gelb muss flüssig sein, das Weiß muss hart sein. Dann wird das geteilt und dann kommt Kaviar rein. Und jetzt Habe ich dieses echte Kaviar aus Russland. Das ist der Hammer. Also wir haben das damals, dann erstmal, wo ich Kaviar gegessen habe, da waren wir auf Überfahrt nach Norwegen, hier von Kiel nach Oslo, diese 19,5-Stunden-Fähre. Und da kriegtest du auch für umgerechnet 60 € oder was, kriegtest du halt dieses All-You-Can-Eat-Buffet, wo du ja 2,5 Stunden da in diesem Bordrestaurant da. Und da hatten die auch zig verschiedene Arten von Kaviar. Und da war das erste Mal, es schmeckt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht mein Fall, aber man muss es zumindest mal probieren. Also probieren tue ich schon alles, ob ich es nachher schmeckt und ich auch weiterhin essen werde, ist was anderes, aber probieren gehört für mich schon wirklich dazu. Aber so mein Fall war es halt nicht so wirklich. Ja, ich bin halt Fan von sowas. Deswegen ist ja auch, würde ich ja auch mehr Schwein essen, ne? Ganz ehrlich, der original russische Kaviar, ich will auch gar nicht wissen, was die kleine Dose da gekostet hat, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht. Mir verrät es auch keiner. Ich habe schon dreimal nachgefragt. Ist doch wahrscheinlich besser so. Bevor du nachher freiwillig diesen komischen Fisch da isst. hör mal, unter den Mozartkugeln, dieser Pool-Filtersand, was ist denn das da? Pool-Filtersand ist geil. Was? Reis. Ach so, Reis, okay. Ja, das ist richtig echter Reis von dort. Also Palk hat wieder auch keine Mühen und Kosten gescheut. Der hat wirklich alles da herbestellt, wo es wirklich herkommt. Also der hat das nicht hier im Laden gekauft, der hat das wirklich dort bestellt, wo die da in ihre Reisfelder stehen und pflücken. Naja, dass der Ahornsirup wirklich vom Rewe kommt, mag ich mal bezweifeln. Der kommt aus Rewe. Also ja, aber es ist trotzdem eine coole Sache. Ja, da hast du noch was Reis, ne? Aus China. Aber das ist wirklich eine coole Idee, wenn man gerade so kulinarisch so aufgestellt ist wie du. Finde ich das eine coole Sache. Aber, wo du kulinarisch sagst, wir wollen das ja heute nicht in die Länge treiben. Räuchern. Kommen wir mal zum Räuchern. Oh ja, Räuchern. Räuchern ist eine gute Sache, ja. So, habe ich mal gehört. Was hast du denn für einen Räucherofen vom Bord? Was ist denn das für ein Räucherofen? Keine Ahnung, wo man räuchern kann. Keine Ahnung, gibt es da Unterschiede? Wie sieht denn das aus? Das sieht aus wie ein riesengroßes Kaminrohr, unterteilt in drei verschiedene Zonen. Weil ich so aufeinander stecken kann. Ist aus dem gleichen Material, weißt du, diese Kaminaußenrohre, die du jetzt machen musst. Seit neuestem. Ja. So, aus diesem gleichen Material. Und wir haben damals geguckt bei Bob, wenn ich in dem Laden kaufen müsste, so 300, 350 Euro. Mehr weiß ich nicht. Ja, okay. Also scheint schon was Hochwertigeres zu sein. Sind halt drei Stufen, die ich abnehmen kann, weil es so nachher aufeinander stapeln kann irgendwie. Ja, okay, alles klar. Also eigentlich ist ein Räucherrohr. Ja, könnte man auch so sagen, okay. Ja. So, da, also ich räuchere gerne zu Hause. Ich räuchere kalt. Okay. Hä? Ah, kalt. Hä? Genau, kalt. Ich räuchere kalt, manche räuchern warm. Du kannst warm räuchern. Das heißt, du machst dir Feuer unten in deinem Rohr und lässt dann den Fisch im Rauch hängen. Bis ungefähr, ja, durch die Flamme, ich denke, du bist ungefähr bei 180, 200 Grad musst du haben. Und dann musst du den Fisch eigentlich nach ganz schnell 20 Minuten rausnehmen, dann ist er fertig geräuchert. Okay. Du kannst aber auch kalt räuchern. Das heißt, ich räuchere ungefähr, naja, ich räuchere bei 50 bis 60 Grad maximal. Ja, aber wie siehst du da die Temperatur? Ich habe ein Thermometer mir reingehauen. Also hast du da so ein Thermometer? Ja, okay. Ja, leuchtet einer eigentlich, ne? Bei so einem Ofen kannst du wirklich den Fisch nehmen, reinhängen, räuchern, essen. Stunde bist du durch, bist du satt. Also Fisch reingehangen, geräuchert, gegessen, satt. Okay, da habe ich es auch mitgerechnet, dass das länger dauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, warum? Wenn du Temperatur hast, Fisch ist ja eigentlich ein schnellgegartes Lebensmittel, ne? So kann man es ja sagen. Ja, aber ich hätte gedacht, mit dem Räuchern dann schon so einen Tag braucht, so. Ne? Naja, nee. Kommt immer drauf an, was du machen willst. Also beim Räuchern, das Wichtigste ist eigentlich, wie du den Fisch verarbeitest vorher. Räuchern kann jeder. Also ich kann jetzt mir einen Fisch angeln gehen. Hier drüben in der Malkse. Ja. Kann mir den Räucherofen hängen, kann den räuchern. Nach einer Stunde kann ich den fressen. Entschuldigung, kann den essen. Den schmeckt ja gar nicht. Okay, ja, so würde ich das tun. Also persönlich, ich würde mir einen Fisch holen, würde den ausnehmen, wenn ich ihn gefangen habe, und ja, ab damit da reinhängen. Fisch. Ja. Das ist alles. Ja, mir persönlich egal, weil ich nicht so wirklich der Fischesser bin. Aber ich hätte jetzt gedacht, so, das reicht eigentlich. Nee, du bist genau nicht der Fischesser, weil der Fisch noch nie gut geschmeckt hat. Ja, ich weiß nicht, meine Fischstäbchen finde ich immer super. Die Fischstäbchen finde ich immer super. Nein, doch, es kommt drauf an. Also ich käme jetzt nicht auf den Gedanken, mir extra Fisch zu holen. Ich esse ihn zwar, aber gehört halt nicht zu meinen Lieblingsgerichten, muss ich dazu sagen. Also dass ich jetzt sage, so, boah, ich habe jetzt voll Bock auf Fisch. Nee, ich habe auch schon Fisch in verschiedenen Arten gegessen. Wir sind damals immer nach Norwegen gefahren, haben immer geangelt. Da bleibt einem nichts anderes übrig. Ne, wie Hecht, die man gerade aus dem Wasser gezogen hat, quasi ein bisschen schön mit Knoblauch und ein bisschen was mit Gewürzen fertig zu machen, da über ein Lagerfeuer ein bisschen zu machen. Oder Aal, die man hier gefangen hat. Das schon. Aber genau, und das macht eigentlich das Räuchern aus. Also, ich lege meinen Fisch immer 24 Stunden vorher ein. Grundsätzlich, sonst brauche ich nicht räuchern. Weil dann habe ich einfach nur rohen Fisch gegart im Ofen. Im Räucherofen. Ja. Der nach Rauch schmeckt, nach nichts. Gibt es viele Methoden. Die billigste ist eigentlich, ich mache eine Lösung 1:10 Salz. Ja? Okay. Das heißt, ich mache 10 Gramm Salz in 100 Milliliter Wasser. Ja, genau, 100 Milliliter Wasser. Das heißt, 100 Gramm Salz in 1 Liter Wasser. Und da, wie soll ich das sagen, da konserviere ich meinen Fisch eigentlich schon. Ja, also so eine Art, pökeln sind ja auch nicht. Ne? Du machst eine Lake, genau. Ja. Genau. So, und da kommen wir wieder zurück hier auf meinen Link vorhin. VF Angelsport, die haben Laken fertig, also nicht Bettlaken, sondern Laken für den Fisch, mit bestimmten Gewürzen drin, so, da sind auch Pimentkörner und halt alles, was so reingehört, damit der Fisch richtig gut schmeckt, und da steht auch die Würzmische dazu, und da habe ich unten so eine Tupperdose, ja, wie auch anders als Kescher, ne, habe ich so eine, 7%ig, genau, Das passt, Grillzombie. Markus. Wobei, nur Salz 7% wenig. Ich muss aufhören, Chat zu lesen. Ich bin aus dem Konzept. Kennt ihr das? Chat lesen? Ja, also kenne ich, ja. 7% passt eigentlich gut. Das sind also 70 Gramm auf 1 Liter Wasser. Richtig, Markus? Jawohl. Jupp, genau. Und mit der Würzmischung handelt es sich ungefähr ähnlich. Und das mache ich 24 Stunden. Nach den 24 Stunden nehme ich den Fisch aus der Lake raus. Dann ist der aber noch so, kennt ihr das, ein Fisch, der ist so glitschig, ne? So. Ja, also wenn du zu fest fassen würdest, würde er flupp, liegt er beim Nachbarn auf dem Dach. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ja, ne? Yeah, genau. Genau. Und dann tupfe ich mir den schön trocken. Gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Das ist wirklich immer das Problem. Es gibt immer so viele Möglichkeiten. Die eine ist immer für Palk. Du kannst den Büchsekuchen aufmachen, kochen, fertig, kann er essen. Ne? Und die andere ist halt, wie ich es mache. Sehr rar aufzulachen. Die kommt, der war jetzt gut. Ja, nein, und also mein lieber Palk kennt das, ne? Palk und die Möhrensuppe. Na, jedenfalls, ich tupfe den trocken und dann kommt der Trick, ich habe Doppelhaken, das heißt, ich hab einen Draht mit zwei Haken dran, da steche ich den Fisch einmal durch den Rumpf, einmal durch den Kopf und dann kommt er auf die Wäscheleine bei mir. Und wird in der Sonne getrocknet. Hört sich blöd an und Achtung, wenn ihr einen Hund habt, haltet den fern. Weil der frisst das auf. Mit Wäscheleinehaken. Das war auch so geil. Der eine legt die auf die Wäscheleine, der andere schreibt gerade, ich föhne die immer trocken. Markus, du hast recht, das geht auch, ja. Aber wichtig ist, Gerard, wenn du das in den Räucherofen hauen willst, der muss trocken sein. Dein ganzer Fisch wird nicht, wenn der nass ist. Na, warum nicht? Der trocknet doch da drin. Nein, oder der nicht? Trocknet nicht. Der wird klanschig. Okay. Na, also der muss trocken sein. Und dann kriegt er den Rauch, dann kriegt er das bisschen Temperatur. Und bei mir im Kalträuchern ist es so, wenn der fertig ist, der kommt auf den Teller, dann ist der Fisch so glasig. Kennt ihr das von den Fünf-Sterne-Kochen mit dem Michelin-Stern und alles drum? Und der macht so den Fisch auf. Boah, geil. Rosinen. Nee, genau, wie heißt er hier? Punkt. Ja, genau auf den Punkt. Der muss glasig sein, der muss super schmecken. Der darf nicht das zweite Mal getötet werden. Aber Gerard, wenn du das mal wissen willst, wie es geht, dann musst du, glaube ich, das kannst du nicht erklären, ne? Das muss man zeigen. Ja, glaube ich auch, ja. Oder live Teamspeak Samstagabend, Gerard hat den Ofen offen. Der steht immer noch neben einem Dartautomaten. Ehrlich? Habt ihr den wirklich noch nicht benutzt? Nein, wir haben den seit 2 Jahren noch nicht benutzt. Der ist immer noch. Ja, Bob hat den ja auch nie benutzt, deswegen hat er ihn ja verkauft. Und meine Frau hat sich gedacht, das ist eine super Idee, nehmen wir. Okay. Und wir haben ihn auch noch nicht benutzt. Ich bin aber jedes Jahr den Willen, dass ich ihn endlich mal benutzen möchte. Ja, würde ich auch wollen. Ja, weil man hat das Ding nun mal halt irgendwo, ne? Weil es ist wahrscheinlich auch so, du wirst dann genau wie beim Smokern oder beim Grillen, du wirst immer irgendwo ein bisschen dazulernen vielleicht, ne? Und man muss halt einfach probieren, geht über studieren, denke ich mir mal, ne? Und ja, also den Räucherofen habe ich jetzt das 4. Jahr. Meine erste Ladung ist völlig in die Hose gegangen, weil, also, Obi fährt in den VfR Angelsportladen, da habe ich den gekauft. Meine Frau so, brauchen wir das wirklich? Ich sage, ja, ich brauche das. Nein, das wollte ich. Doch, ich brauche das. Ich habe den gekauft. Dann habe ich mir 6 Forellen gekauft und die 6 Forellen habe ich an den Haken gehangen. Kennt ihr so den Haken, wo der Kopf durchkommt? Ne? Oder an den Kiemen? Ja. Ne? Hängst du auf. Und Obi. Grillkohle rein. Räuchergut rein. Also hier Späne rein. Die habe ich mir geholt bei meinem Schinkenräucherer. Und gib ihm. Gib ihm Temperatur. Nach 20 Minuten habe ich ungefähr gehabt 170 Grad. Und dachte, geil, das wird gar. Ne? Das wird ja auch. Brauchst keine Angst haben. Und nach ungefähr 40 Minuten hast du es knallen hören. Was nun? Ist der erste Fisch runtergefallen? der zweite, der dritte, der vierte, also alle sechs Fische sind runtergeflogen. Vom Haken an den Kiemen ab, weil die waren so gar, die waren so zart, die hättest du lutschen können. Weil die so viel Hitze versaut waren. Und da bin Fisch am Stiel. Ja, genau. Und da habe ich dann meinen Räucherer gefragt, was habe ich falsch gemacht? Meinte, naja, wie viel Temperatur hast du gehabt? Da habe ich gesagt, naja, so fast Anschlag, ne? Von dem Thermometer. Da ist eine Gans, ein Schwein, eine Kuh, ein Fisch. Ja, der meinte, du, hör lieber auf damit. Ja, und dann habe ich halt gelernt, der hat mir dann erklärt und gemacht und ich habe mich dann wieder belesen und ja, Problem ist halt, Frau ist kein Fisch, ne? Und deswegen mache ich das bloß immer im Jahr, dass ich halt eine Forelle mehr habe und dann habe ich 6 Stück. 2 schenke ich dann meinem Vater, die kriegt dann Backpapier eingewickelt und ansonsten ist das Räuchern eigentlich leider. Aber Hauptsache, du brauchtest den, ne? Weil den so oft brauchst. Ja. Ja, aber das ist ja hier nicht anders. Meine Frau sagte zu mir, oh, guck mal, den nehmen wir mit, der ist so günstig, den nehmen wir mit, den kann man gebrauchen. Ich so, ganz ehrlich, ich habe dir vorauskommen sehen, ich so, den werden wir nicht benutzen, eigentlich. Ja, deine Frau stand eines Tages mal vor dir und hat gesagt, den brauche ich, den nehme ich mit, den will ich haben. Ja. Die hat dich heute noch. Ja, das stimmt. Aber die Benutzungsrate ist auch etwas tiefer gesunken. Ja. So. So ist das halt. Sie ist doch als Wertanlage. Vielleicht kannst du mal teuer verkaufen. Ja, klar. Mir fallen die Haare aus. Ich habe kaum noch Haare. Komm, ich bin eine Wertanlage. Nee, nicht wirklich. Hi. Na? Ach, das kommt drauf an. Hi. Hallo, Marc. Ja, da mit dem Räuchern, glaube ich, werden wir auf jeden Fall mal machen, weil wir haben das Ding jetzt nochmal hier und ich möchte es zumindest mal ausprobieren. Das ist eine Anleitung jederzeit. Also wenn du anrufst und du kommst nicht klar, kein Thema. Ja, nee, meine Frau wollte das Ding haben, dann soll die auch gefälligst räuchern. Ja, dann muss sie mich anrufen. Ich wollte das Ding ja von Anfang an eigentlich gar nicht, weil ich ja wusste, wie es aussieht. Es steht jetzt hier rum und wird nicht gebraucht. Aber Gérard, kleiner Trick noch. Wenn es Winter ist und draußen sind 0 Grad, dann packst du Käse rein. Käse schneidest du in 500 Gramm Stücken. Also kennt ihr die großen Käseblöcke, die zu kaufen sind? Ja. Die schneidest du in 500 Gramm Blöcke, packst du in diesen Räucherofen, dann holst du dir Buchenchips, packst sie da rein, zündest die an, die rauchen dann nur. Gérard, du hast noch 3 Tage, hast du den besten Räucherkäse, den du je gegessen hast. Ja, das wäre natürlich auch eine interessante Sache. Aber es geht nur, wenn draußen 0 Grad sind. Ansonsten fließt der Käse weg. Ah, okay. Das wäre natürlich auch mal eine interessante Sache. Da gibt es bestimmt Anwendungsgebiete, die man mal verfolgen könnte. Bei Käse ist Kalträuchern Kunst. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, ohne dass der Käse unten in der Flamme liegt und zerlaufen ist. Naja, aber probieren geht über Studieren, wie wir das eben schon hatten. Ne? Das sind auch wahrscheinlich viele Faktoren, die man noch einmal beachten muss. Und ich glaube, keiner von uns ist in der Materie so drin, dass man sagt, ja, das funktioniert alles, egal, weil ich da drauf packe. Nee, gar nicht. Definitiv nicht. Für mich ist da alles eine sehr, sehr hohe Kunst drin, muss ich sagen. Aber weil ich mich bisher noch nie damit beschäftigt habe. Ich möchte zwar gerne alles essen, ich möchte mich da nicht damit beschäftigen, dass das so schmeckt, wie ich es gerne hätte. Gérard, du darfst alles essen, aber nicht alles wissen. Ja, was ist das? Ja, ich würde sagen, ihr wisst, wie es Bärrips geht, ihr wisst, wie man räuchert. Wir wünschen allen einen schönen Herrentag. Ja, Herrentag. Nochmal eben kurz Prost da drauf. Oh ja. Prost. Ja, schicken das Ganze dem Klaus. Genau. Schöne Grüße vom Herrentag an alle. Von allen an Klaus. Genau. Ja, machen Aufnahme Cut und genießen den restlichen Abend, oder? Gérard? Ja, würd ich auch sagen. Ich denke, wir haben eine schöne Folge zusammenbekommen. Meinst du, da hat sich jetzt in den letzten, keine Ahnung, 1,5 Stunden mal dran geändert? Keine Ahnung. Ich bin da ja draußen und leg die Dose. Fernbo, ich habe heute schon 4 gesucht. Ehrlich? Ja. Eigentlich wollte ich nur einen suchen. Aber danach wurden vier. Und gefunden? Gefunden. Schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal die Folge zu. Ja, wie Obi schon sagte, einen wunderschönen, ich werde es wahrscheinlich eh zu spät hören, aber trotzdem, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Vatertag. Genau. Und wieder mal zurück auf dem Raucherbalkon. Schön. Genau. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, würde der Palk sagen, der ja nicht da war und keine Zeit hatte. Genau, schöne Grüße an die zeitsouveränen Hörer. Genau. Und gemeinsam mit Arne, mit Björn, mit Markus, mit dem Embon? Wieso heißt das eigentlich Embon? Ja, das verrate ich denn nicht. Da gibt's einen DC-Code zu. Hört ihr die ersten 10 Minuten von der Folge an, da habe ich es, glaube ich, gesagt. Okay. Machen wir die Folge zu und der Raucherbalkon lebt. Leute. Genau, yeah. Ja. Er lebt. Siehste, habt ihr es mitgekriegt? Mit der Was? NOTP? Oh ja, oh, da können wir auch noch kurz drauf eingehen, genau. Haben wir alle der geliked? Und retweetet. Der Klaus hat, genau. Macht die NOPD. NOTP. So, also ein schwieriges Buchstabenrätsel, ganz ehrlich. So. Nee, aber das fand ich eine coole Idee. Da hat er, glaube ich, kurz geschrieben, ob man die Night of the Pots, so bevor ich es wieder NOTP sage, ob man die wieder zum Leben erwecken könnte, ob man Interesse daran besteht. Ich glaube, bei 20 Likes oder beziehungsweise 20 Retweets würde er es überlegen. Ich glaube, die haben wir definitiv schnell geknackt, oder? Ich bin davon überzeugt. Die haben wir doch schon lange geschafft. Arne, Gerard, darf ich nochmal zwischenrätschen? Ach klar, sicher doch. Arne, wenn du Schicken machen möchtest, machst du an dieses, an diese Gewürzmischung, die ich für die Spare Ribs mache, machst du einfach ein bisschen Kokosmilch und Kurkuma. Ich bitte dich darum, das Rezept einmal rüberkommen zu lassen. Ich habe keine Ahnung mehr. Genau. Wieso? Wenn du schicken möchtest, nimm nicht DHL, diesen lahmarschig. Schicken reinlegen und nächsten Tag legst du es auf den Grill. Herrlich. Ja, ich habe die restliche Kombination nicht mitbekommen. Ich müsste mir jetzt alles wieder anhören. Nein, ja, natürlich musst du das nochmal anhören. Oh. Aber logisch. Ich schicke dir direkt Internet schon raus. Wir brauchen Followerzahlen hier. Der Raucherbalkon darf nicht sterben. Nee, der ist ja gerade wieder aufgestanden. Genau, wir sind gerade wieder, Raucherbalkon ist gerade wieder aufgeweckt worden. Juhu. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass die NOTP nochmal stattfindet, ich bin jetzt einfach mal so frei, retweetet, schreibt den Klaus an, so, wann darf ich mich anmelden, damit wir jetzt ein bisschen in Zugzwang kommen hier. Das war eigentlich schon immer eine geile Sache, oder? Jetzt mal ehrlich, ich fand's aber toll. Ich werde wahrscheinlich nicht mit meinem Podcast dran teilnehmen, aber da draußen sind bestimmt noch jede Menge Podcasts. Gerard, das ist schon wieder eine doofe Aussage. Ja, nicht alleine. Wenn, dann nur mit dem Obi zusammen. Machen wir. Und dem Palk, wenn er Zeit hat. Also ich reiche dir jetzt die Hand. Wenn du sagst, wenn NOTP stattfindet, wir machen das zusammen, bin ich dabei. Ja, da können wir gerne was zusammen machen. Die Hand gebe ich dir gerne zurück. Das sollte kein Problem darstellen, denke ich mal. Björn, wir brauchen ein Jingle für den Abschluss. Genau. Blüm, blüm, blüm, blüm. Wir brauchen einen Jingle für den Abschluss. Ich bin ja dafür, dass wir genau jetzt eine Produktion des Podcast-Imperiums einspielen. Du, du, du, du, du, du, du, du. Was denn hier zu der Babcon 25 oder? Ja, genau. Hättest du gern was ganz Unterschwelliges. hört mir Babylon 5. Genau, hört mir Babylon 5. So, damit ist der Sascha Jahle auch wieder glücklich sauber. So sieht's aus. Ich hab Kassen machen lassen, ich hab ein schönes Duschgel. So. Nein, davon wisst ihr noch gar nicht. Aufnahme aus, Schluss, Gerard. Okay, tschüss. Dann verabschieden wir uns und sagen ciao. Auf Wiedersehen. Short hair, don't care.